Gut, ich darf mich dann auch, wo wir gerade beim Stichwort Einladung sind, herzlich bedanken für die Einladung von Seiten der politischen Gruppe Erfurt-Jena, die mir hier Gelegenheit gegeben hat, mal in aller Ausführlichkeit meine provokanten Thesen zu den Leistungen einer Wissenschaft namens Psychologie vorzutragen. Das ist natürlich eine Werbeveranstaltung für ein Buch mit einem kleinen Schönheitsfehler. Dieses Buch, das wird in diesen Tagen in zweiter Auflage erscheinen und sollte eigentlich jetzt schon bei dieser Vortragstournee da sein. Es kommt erst nächste Woche. Ich habe allerdings noch ein paar Restexemplare aus der ersten Auflage. Wer die haben will, kann sie zum Vorzugspreis von 10 € dann erwerben. Wer das neue Buch haben will, der kann das im Buchhandel erstehen oder der kann auch das Bestellformular auf der Rückseite dieses Flyers ausfüllen und mir nachher in die Hände drücken wird. Nächste Woche wird das alles vom Verlag versandkostenfrei erledigt. Das neue und das alte Buch unterscheiden sich davon, dass in das neue ein 40-seitiger Diskussionsteil eingebaut worden ist, wo ich die ganze Diskussion, die in dem einen Jahr nach Erscheinen der ersten Auflage auf den verschiedenen Vortragsveranstaltungen gelaufen ist, was mir an E-Mails zugeschrieben wurde, was an Buchrezensionen so erschienen ist, dazu habe ich halt im Rahmen dieses Diskussionsteils, habe ich das erstens dokumentiert und zweitens dazu ausführlich Stellung genommen. Gut. Ich habe mich auch bemüht, eingedenk dessen, was der Veranstalter eben über die vielleicht etwas sprachlich schwere Verständlichkeit des Ankündigungsflugblatts gesagt hat, meine heutige Einleitung sehr viel einfacher zu gestalten. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass es zumindest zu dem ersten Aufmerker keine Rückfragen geben wird. Die Wissenschaft der Psychologie, ihre Theorien, Erklärungsansätze und Argumentationsfiguren erfreuen sich allenthalben großer Beliebtheit. Nicht nur in der Wissenschaft, sondern auch in den populärwissenschaftlichen Abteilungen, wie wir sie in den Ratgeber-Gassetten von Brigitte, Psychologie heute und anderen Zeitschriften finden. Ob jetzt Schüler Amok laufen, Staaten Kriegen führen, Ausländerfeinde Asylbewerberheime anzünden, Menschen Selbstmord begehen, an Drogensucht oder Arbeitslosigkeit leiden. Überall treten Psychologen mit ihrer ganz speziellen Ursachenforschung und den daraus abgeleiteten Ratschlägen und Rezepten auf den Plan. Die wissenschaftliche Psychologie präsentiert sich geradezu als universelles Hilfsangebot für Mensch und Gesellschaft. Gesellschaftliche Probleme aller Art sollen ihre Lösung finden auf der Grundlage wissenschaftlicher Einsichten über die psychologische Natur des Menschen. Dem modernen Menschen soll die psychologische Lebensberatung dazu verhelfen, in unserer freiheitlich marktwirtschaftlichen Gesellschaft Glück und Zufriedenheit zu finden. Ob Liebeskummer, Stress im Büro oder Schulversagen, das Zurechtkommen mit der Welt ist gemäß der psychologischen Sichtweise zuallererst einmal ein Zurechtkommen mit dem Lieben selbst. Wer sich selbst annimmt und kontrolliert, wer sein Verhältnis zu sich selbst im Griff hat und wer über ein gesundes Selbstwertgefühl verfügt, ja, der hat in dieser Optik im Prinzip keine Probleme mit der Welt mehr. Die theoretischen wie die praktischen Leistungen der Psychologie, die ich in diesen paar Anfangssätzen eben skizziert habe, die sollen heute einmal auf den Prüfstand gestellt werden. Es soll also in zwei Abteilungen gefragt werden. Erstens, was hat es eigentlich mit der theoretischen Erklärungskraft der Wissenschaft Psychologie auf sich? Und zweitens, worin besteht eigentlich die Hilfe, welche die angewandte Psychologie den leidgeprüften Subjekten unserer Gesellschaft so gibt? Und das Ganze und diese beiden Großabteilungen, die gliedern sich wieder in 5 Punkte und bei diesen 5 Punkten bietet sich eigentlich auch von selber, wenn vorher keine Diskussionsbeiträge kommen, eine Zäsur an, dass wir da einen Punkt machen und fragen, wer will da was gegen sagen, wer will das ergänzen und und wie auch immer, was man dazu zu sagen hat. Was nicht heißt, dass man nicht auch vorher jederzeit in die Diskussion einsteigen könnte. Und wenn nach dem ersten Punkt nichts kommt, dann würde ich mich sowieso sehr wundern. Der erste Punkt heißt nämlich, nimmt nämlich die Erklärungsweise der Psychologie, und ich sage anmaßend der Psychologie als solcher, quer durch alle Schulen, von der empirischen bis hin zur Psychoanalyse aufs Korn. Wie argumentiert und wie erklärt die Psychologie, ist die erste Abteilung. Die zweite Abteilung schließt direkt dran an, auf welchem erkenntnisleitenden Interesse beruht diese spezielle Erklärungsweise. Drittens, worin besteht denn dann der Nutzen dieser Erklärungsweise, sowohl ideologischer als auch praktischer Art? Und diese ersten drei Punkte will ich dann zusammenfassen in einem Durchgang, in einem am exemplarischen Beispiel von Rogers Gesprächstherapie, von der man wohl sagen kann, dass sie heutzutage so die führende praktische Richtung ist, jedenfalls was das Beratungswesen und die Ausbildung an Hochschulen, Fachhochschulen und ähnlichen Einrichtungen betrifft. Und schließlich, wenn ich noch dazu komme, sollen die vier Punkte zusammengefasst werden in einem fünften, der zugleich ein bisschen mehr Erläuterung gibt zum Untertitel des Buches, nämlich Psychologie, das moderne Opium des Volkes. Das sind die fünf Abteilungen. Und dann steigen wir zugleich in die erste Abteilung ein. Und um den Nachvollzug so ein bisschen zu erleichtern, habe ich einen Zitatenzettel hier rundgehen lassen, und der müsste, ob jetzt rosa oder gelb gedruckt, da steht das Gleiche drauf, der müsste hier allen vorliegen. Und bevor ich jetzt einsteige, noch eine Vorbemerkung, damit ich nicht Erwartungen enttäusche, die möglicherweise einige Teilnehmer hier haben könnten. Was im Rahmen der Abteilung 1 jetzt auf dem Plan steht, ist die systematische, alle Richtungen und Schulen der Psychologie übergreifende Darstellung ihrer Erklärungslogik. Und deswegen keine Befassung mit speziellen Psychologien und ihren Fehlern. Wer also jetzt speziell was wissen will über die Psychoanalyse, wer speziell wissen will, in welche gedanklichen Selbstwidersprüche sich der Behaviorismus verwickelt, was es mit dem Psychomarxismus der Frankfurter Schule auf sich hat oder irgendeiner anderen speziellen Richtung, der wird heute Abend nicht bedient werden. Eine spezielle Psychologie kommt nur insoweit vor, es kommen quasi alle speziellen Psychologien vor, aber immer als Anschauungs- und Bebilderungsmaterial für den allgemeinen Fehler der Theoriebildung, und den will ich mal vorweg mit einem Schlagwort bezeichnen, nämlich Determinismus. Und ich werde, bevor man gleich ein Fremdwörterlexikon zu Rate zieht, wird man in wenigen Sekunden wissen, was ich mit diesem Fremdwort Determinismus meine. Determinismus heißt, die schulenübergreifende Gemeinsamkeit psychologischer Erklärungsansätze. Und die besteht darin, dass psychologische Ansätze aller Art prinzipiell die selbstständige Existenz von Wille und Bewusstsein leugnen. Nicht die Existenz von Wille und Bewusstsein als solche, sondern die selbstständige Existenz von Wille und Bewusstsein. Wenn nämlich Psychologen den Willen erforschen, dann fragen sie nicht, oder jedenfalls nicht hauptsächlich oder primär, nach dem Zweck des Handelns, sondern die suchen nach Ursachen der Willensbildung ganz außerhalb von Wille und Bewusstsein und teilen dann ihren mehr oder weniger erstaunten Forschungsobjekten anschließend mit, wovon sie getrieben, motiviert, bewegt, bedingt oder bewirkt sind. Die psychologische Frage nach dem Warum des Handelns ist also eine Frage nach den Gründen, welche es erzeugen, bewirken oder bedingen. Und das nenne ich Determinismus. Erklären. Das heißt, die Frage aufwerfen nach den Gründen, nach dem Warum des menschlichen Tun und Denkens, heißt deswegen für Psychologen ganz selbstverständlich, und das ist wunderschön in Zitat Nummer 2 abgedruckt, sich auf die Suche zu begeben nach seinen inneren, im entweder im Individuum angesiedelten und äußeren, das heißt in der Umwelt lokalisierten Bedingungen und Ursachen. Und so ein Satz, wie ich ihn herausgezogen habe, aus dem Lehrbuch von Zimbardo Gerig, ein ganz anerkanntes Lehrwerk, der findet sich fast wortwörtlich auf den Anfangsseiten jedes anerkannten psychologischen Werkes, was den Forschungsgegenstand der Psychologie beschreibt. Mit so einer programmatischen Suche nach verhaltenserzeugenden Bedingungen und Ursachen, da definiert die Psychologie also, bevor sie sich mit irgendeinem Gegenstand der Welt beschäftigt hat, sämtliche Gegenstände ihrer Betrachtung als Resultat eines Wirkungsverhältnisses. An allem Tun und Treiben des Menschen in der Welt hält sie ganz unterschutzlos als allgemeinen und immer gleichen Grund die Bewirktheit oder Bedingtheit dieser Phänomene, entweder durch innere oder durch äußere Umstände oder durch eine Kombination von beiden fest. Ob jetzt Staaten Kriege führen, Jugendliche Drogen konsumieren oder Arbeitslose in eine Sinnkrise verfallen, ganz egal. Jede Handlung gilt dieser psychologischen Weltanschauung, wie ich sie mal nennen will, gleichermaßen und ganz unabhängig vom Inhalt der jeweiligen Gedanken und Taten als das Produkt eines hintergründigen Geschehens, das den Inhalt ihrer Gedanken und Taten bestimmt determiniert. Da mögen die Menschen sich noch so sehr einbilden, sie seien selber der Herr ihrer Zwecke und hätten ihre eigenen subjektiven Gründe dafür, ja, warum sie arbeiten gehen, in den Krieg ziehen oder Asylbewerberheime anzünden. Nein, die psychologische Weltanschauung belehrt sie eines Besseren. Nie ist in der Optik der Wille eines Menschen ja das einfache Resultat seiner Absichten und Beschlüsse. Stets ist er umgekehrt einerseits bestimmt und andererseits begrenzt eben durch innere und äußere Bedingungen. Und die heißen dann, je nach Schule, Dispositionen, Fähigkeiten, Motivlage, manchmal auch Triebe. Jedenfalls führen letztendlich nicht Wille und Bewusstsein, sondern führt wahlweise, und da kehrt jetzt Pluralismus ein in der Disziplin, wahlweise führt entweder ein mysteriöser Seelenapparat, wenn man es mit Freud hat, ganz modern die Hirnphysiologie oder die Hirnbiologie, ein bisschen älter, aber immer noch modern, wann immer Gewaltphänomene auftauchen, ist es der Aggressionstrieb, sonstige Triebe, verhaltenswissenschaftlich sind es dann Reize, auf die der Mensch reagiert, oder die Motivationsstruktur, oder ganz klassisch das Ensemble der kombinierten Einflüsse von Anlage und Umwelt, Regie bei allem, was die Menschen so denken und treiben. Und diese ziemlich dogmatische Betrachtungsweise, alles Denken und Handeln ist Resultat eines Wirkungsverhältnisses. Das beinhaltet ein ziemlich prinzipielles Desinteresse an den Eigenarten des jeweiligen Erkenntnisgegenstandes. Was nämlich Arbeitnehmer, was Liebesleute, Selbstmörder oder Ausländerfeinde so treiben, was diese denken, was gerade deren Handlungen auszeichnet, von welchen konkreten Handlungszwecken, von welchen Einschätzungen, Berechnungen, Kalkulationen die jeweilige Handlung bestimmt ist, das interessiert Psychologen, wenn überhaupt, nur äußerst bedingt. Nämlich allenfalls als Anknüpfungspunkt oder als Material für Rückschlüsse und worauf? Für Rückschlüsse auf einen getrennt von Willen und Bewusstsein existierenden, namentlich im Inneren des Menschen angesiedelten Ursachen, die jetzt als sogenannte unabhängige Variable das Denken und Tun der Subjekte erzeugen oder hervorbringen. Diese Rückschlüsse, die jetzt Psychologen ziehen aus dem Handlungsinhalt auf die inneren Ursachen des Handelns, die sind freilich, ich sage es mal vorsichtig, höchst eigentümlicher, nämlich tautologischer Natur. Und was eine Tautologie, ein Verbrechen an der Logik ist, wird gleich klar werden. So pflegen bekanntlich Psychologen den Krieg und andere Gewalttaten, und das stimmt auch heutzutage noch, aus dem Aggressionstrieb abzuleiten. Sie führen die Ausländerfeindlichkeit auf eine dementsprechende ausländerfeindliche, und wenn man es vornehm griechisch ausdrücken will, auf eine xenophobe Veranlagung zurückzuführen. Die erklären glatt die Zuneigung aus einem Liebestrieb, die Ausübung von Macht aus einem Machtstreben, den Alkoholismus aus einem Hang zur Trunkenheit. Und es gibt sogar Psychologen, die es hingekriegt haben, Verkehrsunfälle aus einer Unfallneigung der Beteiligten abzuleiten. Was leistet das? Was ist das für eine Logik? Der Mensch ist in dieser Logik theoretisch verdoppelt. Zum einen in das, was er will und tut, und zum anderen in das, wodurch er dazu bewegt wird. Nämlich durch eine inhaltsgleiche Kraft, Fähigkeit oder Disposition. Und das nenne ich eine Tautologie, wenn auf beiden Seiten der Erklärung genau das Gleiche steht. Wenn also eine Sache sich mit sich selber erklärt. Nur, dass die Erklärung noch den Zusatz hat, Neigung, Hang, Disposition oder Kraft. Und diese tautologische Erklärungsweise, die ich an allen psychologischen Theorien auffinde, die Denken und Handeln aus jenseits des Bewusstseins liegenden inneren Ursachen ableiten. Dieses tautologische Erklärungsmuster, zweckbestimmte Handlungen, das Tun und Treiben, das ist die Konsequenz von einem dogmatischen Beschluss. Zweckbestimmte Handlungen, das Tun und Treiben von Subjekten, die mit Willen und Bewusstsein begabt sind, ausgerechnet mit den naturwissenschaftlichen Kategorien von Ursache und Wirkung erklären zu wollen. Die These will ich gleich noch ein bisschen erläutern. Diese psychologische Betrachtungsweise, alles ist bewirkt, ist Folge von, ist Ausdruck von, die hat ihr Vorbild in den wissenschaftlichen Verfahrensweisen eben der Naturwissenschaften. Und wenn Psychologen die anwenden, sind sie immer fürchterlich stolz, dass sie im Reich der exakten Wissenschaften angelangt sein wollen, dass das überhaupt nicht der Fall ist und dass das ein einziger Missbrauch von Mathematik und Naturwissenschaft ist. Darauf will ich später nochmal eingehen. Die Ermittlung von solchen objektiven Gesetzmäßigkeiten im Sinne kausaler Ursache-Wirkungsbeziehung, ja, die ist selbstverständlich für natürliche Phänomene angebracht. Da gibt es sowas. Chemische Prozesse wie Naturphänomene oder Gewitter, die erklären sich halt so. So erklärt sich beispielsweise das Herunterfallen eines Steins als Auswirkung der Schwerkraft. Dort jedoch, wo es um Betätigung von Subjektivität geht, wo wir es also mit den Handlungen und dem Denken eines fühlenden, denkenden, abwägenden Subjekts zu tun haben, da gibt es überhaupt sowas nicht wie eine Kausalität. Anders als der leblose Stein zum Beispiel, kann der Mensch aus der Erfahrung seines Scheiterns beispielsweise in der Schule ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen. Der kann einmal zum Amokläufer werden, der kann aber auch um Nachhilfeunterricht oder psychologische Lebensberatung nachsuchen und mir fallen aus dem Stegreif noch 17 andere Schlussfolgerungen ein, die man aus seiner Erfahrung des Scheiterns in der Schulkonkurrenz ziehen kann. Das heißt, dass entscheidend für das jeweilige Handeln eben nichts als die spezifischen Gründe sind, eben die das Subjekt hat, die es dafür geltend macht und um die es auch weiß. Und das ist keine Frage der Bewertung der Gründe, ob die falsch oder richtig sind. Es sind halt jeweils, der Grund des Handelns liegt halt immer in den jeweiligen Gründen, die der Handelnde in seinem Kopf hat und nicht außerhalb. Wer also um die Gründe menschlichen Handelns wissen will, wer also die Frage nach der Ursache stellen will, warum läuft einer Amok? Warum werden Kriege geführt? Warum werden nach Ausländerheimen angezündet? Oder warum begeht einer Liebeskummer? Der kommt einfach nicht umhin, entweder das betreffende Subjekt mal zu befragen Oder aber, wenn das nicht möglich ist, aus der Objektivität seiner Handlungen, aus dem Handlungsinhalt, auf dessen subjektive Beweggründe zu schließen. Aber die liegen dann nicht etwa außerhalb, sondern die liegen ganz und gar in seinem Willen und in seinem Bewusstsein. So, und dieses jetzt von der psychologischen Denkweise, dem Denken und Handeln mit Willen und Bewusstsein begabter Subjekte, diese übergestülpte Kausalitätsbeziehung, alles ist Wirkung von inneren und äußeren Umständen, die es hervorbringen, was man so tut und was man so denkt, die macht sich jetzt geltend in der von mir eben dargestellten Verdoppelung des Erkenntnisgegenstands. Für jede Handlung, die es zu erklären gilt, erfinden deswegen Psychologen, jedenfalls diejenigen, die es mit den inneren Ursachen haben, erfinden die gleichnamige, und zu betonen ist gleichnamige, Kräfte, Fähigkeiten oder Dispositionen. Und jetzt geht der Schritt in der systematischen Unlogik noch eine Stufe weiter. Die Existenz dieser Kräfte, Fähigkeiten, Dispositionen, Neigungen oder wie diese Dinge auch immer heißen mögen, die pflegen sie dann wieder damit zu beweisen, ja, dass sich die Existenz dieser Kräfte in der zu erklärenden Handlung äußert. Nach dieser Logik beispielsweise verweist die Tatsache, dass Menschen Gewalt gegeneinander ausüben, erster Schritt, worauf? Auf die Existenz einer gleichnamigen Tendenz, nämlich zur Gewaltausübung, lateinisch, auf eine Aggressionstendenz, wenn man es mit dem Trieb nicht so haben sollte. Bleiben wir einen Augenblick stehen. Allein diese Aggressionstendenz ist schon eine theoretische Fehlgeburt sondergleichen. Was soll das denn sein? Ein Drang zur Gewalttätigkeit schlechthin, ohne Grund, ohne Zweck, ohne Gegner, der sich dann ein Objekt sucht, sei es die Ehefrau, der äußere Feind oder der Ausländer oder sonst was. Zweiter Schritt, dass es eine solche Tendenz zur Ausübung von Gewalt schlechthin gibt. Wie beweist man das? Ja klar, sie prügeln doch aufeinander ein, die Leute, oder? Es äußert sich doch da der Trieb. Dass es einen solchen Aggressionstrieb gibt, belegt nach dieser Logik der Umstand ja eben, dass sie sich in der aggressiven Gewalttätigkeit betätigt. Da sieht man doch, dass die Leute sich gewalttätig aufführen. Im Ehebett, im Krieg oder bei der Verfolgung von Ausländern. Und fertig ist ein Zirkel von Erklärungsgegenstand und Erklärung, wo sich beide Seiten wechselseitig miteinander beweisen, der mit Kausalzusammenhängen, wie sie die Naturwissenschaft wirklich ermittelt, aber überhaupt nichts zu tun hat. Sondern ein einziger Verstoß gegen die Gesetze der Logik. So, jetzt ist die Psychologie noch nicht zu Ende damit, sondern die fängt erst richtig an mit dieser Kreation, mit dieser wunderschönen Schöpfung von einer beliebig erweiterbaren Sammlung von inneren Antriebskräften. Psychologen nämlich entdecken jetzt an dieser Erklärungsweise selber auf der Basis ihrer determinatorischen Logik einen Mangel. Und jetzt werden sie so richtig schön produktiv. Und der Mangel besteht darin, dass die ja selber eigentlich alles erklären wollen, quasi die Gesamtheit der Handlung aus gleichnamigen Antrieben oder Dispositionen erklären wollen. Nur das lässt sich ja gar nicht erklären. Auf der Grundlage dieses alleinigen Wirkens innerer Bewegkräfte kriegt man ja gar nicht erklärt, dass sich manchmal die eine oder die andere Triebkraft durchsetzt, wann die eine zurücktritt oder gehemmt wird oder welche der vielen bis unterschiedlichen, gar gegensätzlichen Antriebe, den Menschen steuern sollen, denn letztendlich als Sieger, als Resultante aus diesem Kräfteparallelogramm hervorgeht. Und weil man das nicht erklären kann, macht jetzt die Psychologie einen innertheoretischen Übergang, nämlich in die zweite Abteilung der Wirkkräfte, nämlich die objektiven Gründe. Man braucht zusätzliche äußere Determinanten und die heißen dann in der Forschungslogik Auslöser oder Katalysatoren. Und die sollen jetzt dafür verantwortlich sein, die äußeren Umstände, dass einmal eine Tendenz in die Wirklichkeit treten kann und andererseits manchmal in ihrer Äußerung gehemmt oder gehindert wird. Beispiel nach dieser Logik ist der Krieg ja ein wunderschönes Ding, ein toller äußerer Anlass, dass endlich dieser hübsche Aggressionstrieb des Menschen mal praktisch werden kann, oder? Jetzt sind aber wieder diese äußeren Bedingungen, haben in dieser Logik wieder denselben Mangel, der ist nicht überwunden. Diese äußeren Kräfte, die leiden jetzt wieder an demselben Defizit, sie können ja gar nicht kausal begründen, die Gesetzmäßigkeit der Handlungen, die aus dem Wirken dieser äußeren Situationen hervorgehen soll. Beispiel, wenn Staaten Kriege ausrufen, dann ziehen ja bekanntlich nicht die Gesamtheit der Untertanen in den Krieg. Und davon zeugt ja allein schon die Existenz von Pazifisten oder von Wehrdienstverweigerern, die in der gleichen äußeren Situation, der Staat ruft den Krieg aus, genau das Gegenteil von Wehrbereitschaft an den Tag legen. Verweigern sich einfach und desertieren. Das ist natürlich auch Psychologen nicht unbekannt, dass Menschen in gleichen Situationen höchst unterschiedlich reagieren. Das halten sie aber überhaupt nicht für ein Argument gegen ihre Grundthese der verhaltensauslösenden Wirkung äußerer Bedingungen. Und jetzt kann man schon fast ableiten, wie die Theorie weitergeht. Ja, dann liegt das wohl daran, dass wir nicht alle Determinanten, mögen es jetzt innere sein oder mögen es äußere sein, in den Kreis unserer Untersuchung einbezogen haben. Also geht es munter weiter und man sucht nach weiteren, bislang unentdeckten inneren und äußeren Bedingungen. Jedenfalls kommt man niemals aus dieser Bedingungssuche raus. Sondern was ich jetzt aufgezogen habe, von den inneren macht man den innertheoretischen Übergang zu den äußeren Bedingungen. Das geht auch andersrum. Man kann auch mit den Äußeren anfangen und das macht ja eine Forschungsrichtung, die sich zugute hält, die alte Psychologie, die sie mit der Psychoanalyse identifiziert und die sie als spekulativ denunziert, überwunden zu haben. Die nennt sich empirische Psychologie oder Variablenpsychologie und die geht halt von der vorrangigen Wirkkraft äußerer Bedingungen auf das Handeln aus. Und macht dann alle möglichen Experimente, Versuche, wo sie das beweisen will. Das Beweisverfahren ist aber wissenschaftstheoretisch ein einziger Schwindel. Das will ich jetzt mal aufzeigen. Und hat mit einer Anwendung naturwissenschaftlicher Methoden, dessen man sich da rühmt, absolut nichts zu tun. Die zweifelhafte Logik dieses Beweisverfahrens, die besteht nämlich darin, entweder aus der zeitlichen Aufeinanderfolge bestimmter Ereignisse oder aber aus der gehäuften Gleichzeitigkeit ihres Vorkommens auf die Existenz eines inhaltlichen Zusammenhanges schließen zu wollen. Nach dem Motto, wenn das so häufig miteinander vorkommt, dann kann das doch wohl unmöglich ein Zufall sein. Und basteln dann alle möglichen und stellen dann das in allen möglichen Wahrscheinlichkeitsrelationen, Kurven und sonst was dar und erschleichen damit und geben sich den Anschein einer wissenschaftlichen Korrektheit. Warum die nicht besteht, kommt gleich. Mit der Feststellung nämlich eines gehäuften Auftretens zweier Phänomene, das wissen auch Psychologen, das hindert sie aber nicht, diese Methode mit der Anwendung dieser Methode immer zuvor zu fahren. Mit der Untersuchung, mit einem gehäuften Auftreten zweier Phänomene, das kann allenfalls seriöserweise der Ausgangspunkt sein für die Frage, hängen die denn jetzt der Sache nach inhaltlich zusammen? Dann würde also das Zahlenwerk der Auftakt sein, sich mit der Sache selber und einem möglichen Wirkungszusammenhang zu beschäftigen. Dann würde man aus der Natur der Sache, wie das Naturwissenschaftler tun, und ihre Beziehung zu anderen Gegenständen erklären, warum die eine Sache notwendigerweise in einer anderen diese oder jene Wirkung hervorbringt. Für Psychologen ist der Beweis schon fertig, wenn sie ihr statistisches Zahlenwerk der Korrelation präsentieren. Und um einem denkbaren Einwand vorwegzukommen, auch wenn man jetzt die Sache mit der Gesetzmäßigkeit und der Kausalität abschwächt und sagt, ich wollte doch nur Wahrscheinlichkeitszusammenhänge aufstellen, waltet da immer noch die gleiche Logik. Denn Störche, die werden einfach nicht zur Ursache von Geburten, dass sie in einer Häufigkeit, die den Regeln der Signifikanz entspricht, im Zusammenhang mit Geburten beobachtet werden. Und wahrscheinlicher wird das mit der Steigerung der Geburtenrate auch nicht, wenn das Storchenaufkommen wächst. Also einen Kausalzusammenhang hat man gefälligst immer noch an der Sache, die angeblich die Ursache für eine andere ist, zu beweisen. Ich führe das jetzt mal an einem repräsentativen Beispiel vor aus dem Reich der politischen Psychologie. Ich kann das an anderen Beispielen auch noch machen. Und das geht auch so ein bisschen auf den Einwand eines Hörers hin, der heute Morgen anscheinend das Kurzinterview mit mir zur heutigen Veranstaltung gehört hat. Die heutige Psychologie, die wird doch empirisch sauber mit naturwissenschaftlichen Methoden arbeiten und auf diese Weise diese spekulative Psychologie, wo irgendwelche Triebe unterstellt werden und unhaltbare Antriebe erfunden haben. Ich würde sagen Pustekuchen. Das Beispiel für diesen beliebten Korrelationsbeweis kennt jeder. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Rechtsradikalismus und Arbeitslosigkeit. Und wie beweist man den? Indem man unter den Wählern rechtsradikaler Parteien, 70% Arbeitslose entdeckt. Das kann doch wohl kein Zufall sein. Also gibt es doch einen, wenn auch vielleicht nicht direkten Kausalzusammenhang, aber zumindest einen Wahrscheinlichkeitszusammenhang, dass Arbeitslosigkeit Rechtsradikalismus hervorbringt. Ich könnte es auch genauso führen an dem Beispiel, dass man Statistiken aufstellt, wie viel Schulamokläufer vorher diese Killerspiele betrieben haben, um dann den Konsum von solchen PC-Spielen zum Grund für Schulamoklauf zu erklären. Ist dasselbe Verfahren. Wenn man sich jetzt aber mit der Sache selber beschäftigen würde, Arbeitslosigkeit, und wie diese denn jetzt den Rechtsradikalismus erzeugen will, da würde auch eine kurze, knappe Befassung mit der Sache selber den vorgeblichen Kausalzusammenhang direkt widerlegen. Und das will ich mal kurz tun. Aus Arbeitslosigkeit will ich mal das Ergebnis als Gegenthese vorknallen. Aus Arbeitslosigkeit resultiert überhaupt nichts, außer materieller Not bei den Betroffenen. Wie der Mensch sich nämlich geistig zur Arbeitslosigkeit stellt, wie der sich Arbeitslosigkeit erklärt, das ist immer noch Werk seines eigenen Kopfes. Und das ist überhaupt nicht festgelegt durch die Arbeitslosigkeit. Da gibt es 17 verschiedene Varianten, wie man Arbeitslosigkeit sich erklärt. Also die von mir bevorzugte wäre, sie korrekt aus dem marktwirtschaftlichen Grund zu erklären. Und quasi aus der kapitalistischen Marktwirtschaft die Notwendigkeit von Arbeitslosigkeit zu erklären. Machen leider nur wenige, aber vielleicht wird das hier demnächst auch vielleicht in der Veranstaltung über das Geld mal so als Nebenpunkt vorkommen. Könnte ich mir gut vorstellen. Man kann auch umgekehrt zu der völlig verkehrten Variante greifen und sagen, Arbeitslosigkeit liegt daran, dass den Deutschen die Ausländer die Arbeitsplätze immer wegklauen täten. Man kann die Arbeitslosigkeit auf ein Versagen staatlicher Konjunkturpolitik zurückführen. Man kann Arbeitslosigkeit zurückführen auf seine eigene Unfähigkeit, im Rahmen dieser Gesellschaft einen Arbeitsplatz zu finden. Und dann findet man in sich lauter Hemmnisse der Vermittlung. Geht alles. Es gibt also dann noch eine ganze Welt möglicher geistiger Stellung zur Arbeitslosigkeit. Nur folgen diese Stellungen nicht aus dem Gegenstand Arbeitslosigkeit. Nicht die Arbeitslosigkeit lässt die Leute in einer gewissen Weise über sie denken. Also es wäre ja auch komisch, wenn der Gegenstand, über den man denkt, den Inhalt dessen hervorbringt, was man über ihn denkt. Ne? Sondern es gibt einen ganzen Pluralismus von geistigen Stellungen zu ein und demselben Gegenstand. Was die Leute darüber denken, das ist immer noch ihr eigenes Bier, ihre eigene geistige Leistung und ist nicht Folge, Konsequenz, Wirkung der Arbeitslosigkeit auf sie. Und gesetzt den Fall mal, das Wählerpotenzial einer rechtsradikalen Partei bestände glatt zu 100% aus Arbeitslosen. Also da würde endlich mal der Traum eines empirischen Psychologen von einem Korrelationskoeffizienten von 1,0 würde wahr. Dann würde gleichwohl sich aus diesem Befund überhaupt nichts aus der Wirkkraft der äußeren Bedingung Arbeitslosigkeit ergeben. Das wäre schlicht und einfach darauf zurückzuführen, dass alle 100% gemeinsam die falsche nationalistische Fehlerklärung der Arbeitslosigkeit im Kopf haben. Aber nicht als Wirkung des Gegenstandes, sondern als eigenes Werk, weil sie diese Erklärung sich entweder selber zulegen oder, wenn sie ihnen angeboten werden, für einleuchtend erklären. Und so erklärt sich die ganze Stellung zur Arbeitslosigkeit, der Rechtsradikalismus, nicht aus der Arbeitslosigkeit, sondern aus dem nationalistischen Kopf von Arbeitslosen. Notwendig ist das nicht. Man könnte aus der Arbeitslosigkeit auch den Schluss ziehen, Systemgegner zu werden. Machen ja auch manche. Das Ganze könnte ich jetzt wird es auch wahrscheinlich langweilig, an den Computerkiller spielen und dem Schüler Amoklauf machen. Es ist immer dieselbe Logik. Aus der gehäuften Gleichzeitigkeit von allen und jedem wird ein Ursachenzusammenhang fingiert zwischen Gegenständen, den man nie im Leben an den Sachen, die da zusammenhängen sollen, aufweisen kann, wenn man sich auch nur eine Minute näher mit den Gegenständen und insbesondere der angeblichen Ursache beschäftigen wird. So, jetzt wissen auch empirische Psychologen wieder um einen innertheoretischen Mangel. Nämlich, die wollen ja letztendlich die Gesamtheit aller Handlungen erklären. In ihrer Logik haben sie aber nur einen Teil erklärt. Aus der Arbeitslosigkeit. Weil es werden ja nicht alle Arbeitslosen rechtsradikal, sondern die einen werden Systemgegner, die anderen resignieren, die einen sind völlig immun gegenüber irgendwelchen ausländerfeindlichen Anfechtungen und hierzulande wählen dann auch noch 35% die Linke. Ja, wie erklärt man die denn dann? Ja, auf der Basis dieser Logik gibt es hübsche Anschlussfragen. Wieso reagieren eigentlich nur 70% der Arbeitslosen auf Arbeitslosigkeit mit Rechtsradikalismus, während die anderen 40% sich aufspalten auf 5 verschiedene Möglichkeiten? Woraus erklärt sich das? Eins ist klar, denkt man, niemals aus dem Kopf der Beteiligten. Dieselbe Logik wie eben. Aus diesem Befund, dass die Menschen in gleichartigen äußeren Situationen keineswegs die gleichen Verhaltensweisen an den Tag legen, da wird wieder die gleiche Schlussfolgerung gezogen wie eben. Ja, dann muss das doch wiederum an Bedingungen liegen, entweder äußeren oder inneren, die jetzt den Rest noch erklären. Und die haben wir bisher noch nicht in den Griff bekommen. Und jetzt gibt es den Übergang. Also muss ich jetzt insbesondere zusätzlich zu meinen äußeren Bedingungen, zu den objektiven Bedingungen, die subjektiven Bedingungen als zusätzliche Verursachungsfaktoren mit in die Betrachtung einziehen. Und dann kommen die tatsächlich darauf zu sagen, ja, dann muss das was mit der subjektiven, mit der unterschiedlichen subjektiven Bewertung der Situation zusammenhängen. Da denkt man ja glatt, die hätten im Nachhinein den Willen wieder entdeckt. Nein. Weil es kommt direkt die Anschlussfrage. Wenn das so ist, dass die Leute in gleichartigen Situationen unterschiedlich handeln und das daran liegt, dass die unterschiedliche Situation bewerten, ist die Anschlussfrage wieder, ja, und an welchen äußeren Umständen liegt es denn, dass die jetzt die gleiche Situation unterschiedlich bewerten? Die kommen also niemals aus der Determinationsschleife raus, sondern jeder innertheoretische Zweifel führt immer zur Fortsetzung dieser Ursachensuche auf einer neuen Stufenleiter der deterministischen Erklärungslogik. Und jetzt bin ich fast mit der ersten Abteilung zu Ende und ich würde sagen, die mache ich jetzt noch und dann ist ein wunderbarer Punkt gekommen, da grundlegende Einwände gegen das bisher Gesagte mal zum Gegenstand zu machen, zu diskutieren. Wie die jetzt immer, die einzelnen Psychologen, was die auch immer für innere Beweggründe haben, was die auch immer für äußere haben, wie die miteinander kombinieren, ganz egal. Ganz egal. Wer sich nicht gerade auf eine der beiden Seiten des Bedingungsduos geschlagen hat, also entweder sagt, es sind nur die Inneren oder sagt, es sind nur die Äußeren, der landet wieder bei einer wissenschaftstheoretischen Mogelkategorie und die heißt Multikausalität oder Multifaktorialität. Und das Kausa und der Faktor ist wieder geschwindelt. Die präsentieren nämlich eine Erklärungskonstruktion als Bündel zweier Ursachen, den inneren und den äußeren, von denen ja nach eigenem Eingeständnis, isoliert betrachtet, weder die einen noch die anderen ursächliche Bewirkungskraft haben. Komisch, alle zusammen sollen dann die einzelnen Dinger, die nichts bewirken können, dann plötzlich sollen die eine Wirkkraft besetzen, eine Kollektive. Das geht aber nicht. Wie aus einer Summe von Bedingungen ohne kausale Wirkkraft plötzlich eine Kausa, eine Kausalität erwachsen soll, welche jetzt die zu erklärende Handlung als ihr Werk erzeugt. Ja, das ist wirklich das Geheimnis der Erfinder so einer Kategorie. Da ist nichts mit Kausa. Die Zusammenfassung von 17 Dingern, wo jedem Einzelnen die kausal begründende Kraft fehlt, kann ich plötzlich nur, weil sie zusammengehen, die Wirkung erzeugen, die jedem einzelnen Element des angeblichen Wirkungszusammenhangs fehlt. Geht nicht. So, letzter Punkt des ersten Teils. Das ist die gemeinschaftliche, ich sage das mal geschwollen wissenschaftlich, multifaktoriell deterministische Basis der Bestimmung des bewussten Handelns als Gemeinschaftswerk innerer und äußerer Faktoren. Und auf dieser Basis spielt sich jetzt die Konkurrenz der verschiedenen Ansätze und Schulen ab. Ja, da wird munter gestritten darum, welche sind denn nun die ausschlaggebenden Bestimmungsgründe und welches spezifische Gewicht haben die jetzt innerhalb dieses ganzen Ensembles von angeblichen Wirkungsfaktoren. Aber dieses deterministische Erklärungsmuster, das eint jetzt noch die konkurrierenden unterschiedlichen Richtungen. Und da tun sich Psychoanalyse, Behaviorismus, die humanistische Psychologie und die Hirnforschung überhaupt nichts. Das sind alles nur unterschiedliche Erscheinungsweisen ein und derselben deterministischen Erklärungslogik. Was für die Tiefenpsychologie das Unbewusste ist, das sind für Skinner und Co. der Behaviorismus Reiz- und Reaktionsmuster. Die humanistische Psychologie, die findet diesen Negativdeterminator des freudschen Trieblebens, die findet den irgendwie so unmenschlich und setzt dann einer Erfindung entgegen, eines Aktualisierungstriebes, dass der Mensch als solcher im Prinzip zum Guten immer drauf sei, eine Neigung, nennt das dann Aktualisierungstendenz. Und die soll jetzt in letzter Instanz das Handeln des Menschen steuern. Bei den Hirnpsychologen, deren Erkenntnisse ja heutzutage so unglaublich in Mode stehen, da sind es jetzt unmittelbar die grauen Zellen, die den Inhalt des Denkens bestimmen sollen. Und wer da jetzt noch kommen will, auch kognitive Theorien hätten den Mangel nicht überwunden, den muss ich enttäuschen. Da kommt der, die haben glatt den Willen entdeckt, nämlich als Wirkfaktor Nummer 28 innerhalb eines Ensembles verhaltenslenkender Antriebe. Und auch sogenannte moderne motivationspsychologische Ansätze, wo mir immer vorgeworfen wird, ich täte die Moderne bei den Theorien nicht berücksichtigen, würde immer nur auf dem armen alten Freud rumhacken. Die entdecken auch seltsam den Willen. Der kommt dann ins Spiel, wenn es unter den eigentlichen motivationsbildenden Kräften einen Patt gibt. Dann darf ausnahmsweise der Wille mal entscheiden, von was er sich steuern lassen will. Nein. Wie auch immer die einzelnen Psychologien gestrickt sind, bis zum heutigen Tage, wenn Psychologen Erklärungen präsentieren, dann steht eines fest, von vornherein dogmatisch und unumstößlich. Das Denken und Handeln ist zwangsläufig, wie auch immer, bedingt, wenn nicht vollständig, so doch zumindest teilweise. Und bevor ich jetzt den Übergang mache in die zweite Abteilung, die soll jetzt darum gehen, zu erklären, wie nämlich diesen fanatischen Dogmatismus der deterministischen Erklärungsweise in Anführungsstrichen, wo kommt der eigentlich überhaupt her? Was ist das erkenntnisleitende Interesse, was solche Erklärungen hervorbringt? Und warum halten die eigentlich so fanatisch an solchen Erklärungsmustern fest, die, wenn man sie einer kritischen Überprüfung unterzieht, hinten und vorne stimmen? Das soll der zweite Teil sein, aber es werden jetzt gewiss Beiträge zur Verteidigung des psychologischen Determinismus hier aller Art vorgestellt werden. Will jemand das Mikro? Oder habt ihr eins? Ja. Kann ich nochmal mein eigenes Zitatenblatt haben? Ich habe alle ausgegeben, da liegen noch welche. Dankeschön. Das kann nicht sein, dass das einsichtig ist und dass jeder von diesen Wirkungsgedanken direkt anhand meiner Darlegung Abschied genommen hat. Das ist unmöglich. Ja. Sie sind in einer konkreten Situation. Sie haben den Innenminister als Psychologe zu berufen, wie heute Motor Erfurt gegen Schwarzwälder. Ja, nehmen Sie doch das Mikro. Sie sind in einer konkreten Situation. Sie haben den Innenminister zu beraten, wie hoch der Polizeieinsatz bei einem Fußballspiel sein muss. Dann müssen Sie doch sich an gewisse Punkte halten. Wie hoch der Polizeieinsatz, was für Leute da kommen. Es ist doch das Schlimme, dass wir heute nicht wissen, was da für Leute, warum die motiviert sind. Die sind im normalen Beruf, ganz normale Leute. Und mit einmal am Wochenende rasten die aus. Das muss es doch Gründe geben. Ja, aber die machen Sie eine Atempause oder wollten Sie sich, oder ist schon Schluss? Ach so. Ich will, dass ich so lange hier kann man einfach abhalten. Wieso denn nicht, wenn es so der Sache dient? Ja, dann würde ich sagen, wenn einen das interessiert, sollte man sich hautnah mit den Bewusstseinsinhalten von Fußballfans beschäftigen. Und das wäre gar nicht so schwer. Dann käme man, ich sage das jetzt mal schlagwortartig, dann käme man darauf, dass Fußballfans kompensatorische Anhänger eines Rechts auf Sieg sind. Das sind meistens Leute, die quasi die Niederlagen in Schule und Beruf daraus die Schlussfolgerung ziehen, dann soll es doch einen Bereich des Lebens geben, wo ich zumindest der ideelle Teilhaber bin des Erfolgs. Ein Stück weit, wenn Dynamo Dresden siegt, habe ich doch mitgesiegt. Und von daher werden dann alle anderen, die Gegner der konkurrierenden Fußballvereine, zum Gegner und zum Hindernis dieses Rechts auf Sieg. So ungefähr geht das. Aber dann wäre der ganze Grund, wäre in der Bewusstseinslage und diesem geistigen Programm von Losern dieser Gesellschaft zu suchen. Und dann wüsste man auch gleich, was man dagegen tun könnte. Aber da Psychologen würden sagen, da macht sich eine für mich völlig unerklärliche allgemeine Tendenz zur Gewalttätigkeit geltend und der Fußballplatz ist dann die äußere Situation, wo es die wunderbare Gelegenheit ist, wo ich mal jemanden verprügeln kann. Deswegen sage ich immer, wenn Psychologen ein Phänomen betrachten, dann geht es ungefähr so zu wie bei Richard Kimball auf der Flucht. Ganz schnell weg vom Erklärungsgegenstand selber, von den Eigenarten des Bewusstseins, von den geistigen Programmen der Leute, weil ich habe ja vor, das Denken als Folge von Umständen zu betrachten, jenseits von Willen und Bewusstsein. Ja, und von daher, ja, ich würde ja sowieso nicht, aus anderen Gründen nicht in der Rolle des psychologischen Beraters des Innenministers auftreten. Ich würde sagen, dass ein Stück weit der Innenminister zumindest die Grundlage gelegt hat für das, was diese verrückten Fußballfans im Kopf haben. Also ich würde sagen, der Innenminister ist der denkbar schlechteste Heiler da. Weil der ist ja der Garant einer gesellschaftlichen Ordnung, die den Leuten massenweise überhaupt erstmal Niederlagenerlebnisse systematisch beschert. Also von daher würde, also wenn schon, müsste man jetzt auch den gesellschaftlichen Verhältnissen, wo Leute solche Schlüsse ziehen, Also anstatt dagegen anzugehen, dass die Schule eine Selektionsanstalt ist, statt gegen den Grund der Arbeitslosigkeit anzugehen, ist sie ein trostloses Unterfangen, dann will ich wenigstens am Wochenende, wenn mein Verein siegt, mich auch als Sieger fühlen können. So. Also statt dagegen anzugehen, machen, und jetzt kommen wir vielleicht ein bisschen schon auf den zweiten Teil meines Vortrags, warum psychologisches Denken ein Stück weit auch Opium des Volkes ist, das Praktizieren. Man zieht, anstatt gesellschaftliche Verhältnisse, wo man der Loser ist, auf den Grund zu gehen und das eigene und dem eigenen Lebensschicksal und dessen objektiven Gründen, die in dieser kapitalistischen Leistungsgesellschaft liegen, auf den Grund zu gehen, sucht man dann jetzt umgekehrt den ganzen Grund für das Losertum. Und jetzt wird man wunderbar tautologisch, als hätte man bei den Wissenschaftlern gelernt. Der mangelnde Erfolg ist Ausdruck der mangelnden Erfolgsfähigkeit, die in mir liegt. Und umgekehrt gibt es das genauso. Die Erfolgshänger dieser Gesellschaft deuten den glücklichen Umstand, dass sie es geschafft haben, als Äußerung einer Potenz namens Erfolg, die in ihrem Psychogen schon drin liegt. Da wenden ganz normale Leute, die nie irgendwie ein Wissenschaftsbuch in der Hand gehabt haben, eigenständig die tautologische Logik psychologischen Erklärens auf sich selber an. Führen tautologisch ihre eigenen Handlungen zurück auf gleichnamige Tendenzen, die sich daran nur äußern. Ich bin nichts geworden in der Schule. Liegt wohl daran, dass ich mich nicht genügend angestrengt habe. Oder dass ich sowieso viel zu blöd bin. Und wo beweise ich meine Blödheit? Ich habe es zu nichts gebracht. Sieht man doch dran, oder? Wenn man jetzt mal betrachten würde, was Schule ist, ich sage es mal wirklich nur ganz plakativ, eine Instanz, die das Wissen als Selektionsmittel benutzt, um in der Gesellschaft Hierarchien herzustellen und die Leute auf die gesellschaftlich vorgegebene Hierarchie der Berufe zu verteilen. Also eine Schule systematisch Unwissen auch produziert, um die unteren Berufsränge mit entsprechend halbgebildetem Personal zu besetzen. Der käme nie mehr im Leben darauf, dass gesamtgesellschaftlich betrachtet die Misere von 80% der Leute an der Unfähigkeit derselben liegen würde. Ja, mich würde interessieren, mich würde interessieren mit dem Willen. Du sagst, der Wille ist frei. Inwieweit sozusagen ist der Wille also noch der Logik unterworfen? Ja, also du sagst zum Beispiel in einer deiner Diskussionsbeiträge am Ende deines Buches, der im Internet ist, sagst du, es ist durchaus möglich, dass es zur gleichen Zeit in gleicher Hinsicht zwei sich widersprechende Willen gibt in einem Menschen. Mich würde also interessieren, inwieweit ist der Wille irgendwie in sich kausal? Also zieht man nur rationale Schlüsse oder halt auch irrationale und so weiter und so fort? Und damit im Zusammenhang sozusagen, wie würdest du das bewerten im Hinblick auf Ideologie, in dem Sinne, dass es ja schon so ist, dass wenn man ein bestimmte Einsichten in gesellschaftliche Verhältnisse nicht hat, zu bestimmten Schlüssen meinetwegen getrieben wird oder die einem suggeriert werden, dass sie naheliegen würden? Gut. Ich sortiere mal ein bisschen. Nimm erst die erste Frage raus. Es scheint ja, dass ich einen sehr eifrigen Leser zu handeln, der schon auch die wesentlichen Teile wir haben ja die wesentlichen Teile aus dem Diskussionsteil quasi vorab jetzt ins Internet gestellt. Und ein bisschen was aus dem dritten Teil, wo es dann endet, sage ich gleich auch noch was. Also, ich würde nicht sagen, der Wille ist frei. Ich würde die Alternative, ist der Wille frei oder ist der Wille determiniert, als falsche Fragestellung zurückweisen. Das einzig Spannende an dem Willen ist sein Inhalt. Was will der Mensch? Der freie Wille ist eine Verdopplung. Also ein Wille, der nicht frei ist, in dem Sinne, dass der Mensch sich seine Zwecke setzt, dass er entscheidet, überlegt, abwägt. Das ist der Wille. Und das ist ein empirisches Faktum. Ein empirisches Faktum, was die Wissenschaft der Psychologie mit ihrem bedingten Willen systematisch nach allen Regeln wissenschaftlicher Unkunst um die Ecke bringen. Das kann man deswegen auch gar nicht beweisen. Das beweist der pure Augenschein bei jedem Subjekt hier, das den ganzen Tag irgendetwas denkt, sich überlegt, Absichten fasst, daran geht, die Absichten wahrzumachen, am nächsten Tag sich was anderes überlegt und so weiter. Das heißt aber überhaupt nicht, dass deswegen Willensinhalte vernünftig sein müssen. Ja, wenn der Wille jetzt, sage ich es mal, so frei ist, ja, dann kann der sich jeden Quatsch zum Inhalt setzen. Also man darf nicht, wenn vom Willen die Rede ist, irgendwie unterschieben, rationelles Denken. Man kann auch jeden Unsinn im Kopf haben. Ich lege nur Wert drauf, man hat es im Kopf. Das ist das Werk des eigenen Bewusstseins. Also die Gleichung Wille gleich vernünftiger Willensinhalt, die stimmt so nicht. Deswegen kann man auch durchaus zwei konkurrierende Willensinhalte im Kopf haben. Einen vernünftigen und einen unvernünftigen im Stadium der Unentschiedenheit. Man kann sich das Programm, ich hab's in dem Buch gemacht, im Diskussionsteil am Beispiel Sucht habe ich es gemacht, an Alkoholabhängigkeit oder Drogenabhängigkeit. Man kann einerseits das Programm im Kopf haben, davon abzulassen, weil das für einen schädlich ist. Man kann auch alle Argumente kennen, warum es schädlich ist. Man hat aber trotzdem sehr oft das Alternativprogramm im Kopf, das halt der Alkohol oder die Zigarette ein bewährtes Genuss, Beruhigungsmittel ist oder sonstige geistige Bedürfnisse befriedigt. So, und dann gibt es tatsächlich einen Kampf zweier Linien. Und deswegen ist mit dem puren Willensentschluss, ich höre auf, die Sache nicht gegessen. Jetzt fängt der Kampf erst an. Wie der ausgeht, ist ja völlig offen, weil in dem Sinne der Wille ja frei ist, sich jeden beliebigen Inhalt zu setzen. Reicht das zur ersten Frage? Oder wolltest du nochmal hinterher steigen? Ja, kommt drauf an, was jetzt gleich kommt. Okay. Es kommt drauf an, was jetzt gleich kommt. Also sozusagen dieses Zusammenspiel von Wille, der ja irgendwie in erster Linie, sag ich mal, eine geistige Tätigkeit oder wie auch immer man das beschreiben will, und Gesellschaft, die ja jetzt nun mal nicht irgendwie unserem Willen in dem Sinne unterliegt, dass sie sich jederzeit so einrichten würde, wie wir das gerade wollen. Also dieses Zusammenspiel. Gut. Und da nehme ich mal, vielleicht ein bisschen konkurrentenkackerig, nehme ich mal den Ausdruck Zusammenspiel aufs Korn. Ich frage mal, wie hängt das zusammen? Und da ist an mich eine Frage gerichtet worden, die ich in dem Buch auch aufgreife, im Diskussionsteil. Ja, wollen Sie denn sagen, dass die Gesellschaft und das Denken der Subjekte in der Gesellschaft, dass es da überhaupt keinen Zusammenhang gibt? Ich glaube, die Frage hast du da jetzt am Wickeln, ne? Nein, es geht nicht um die Frage, ob es da überhaupt gar keinen Zusammenhang gibt, sondern... Wie? Ja, die will ich beantworten. Ja, weil ich sage, es gibt einen. Ja. Es gibt nur keinen Determinationszusammenhang. Es gibt keinen Bewirkungszusammenhang, dass zwangsläufigerweise die gesellschaftlichen Umstände den Inhalt des Denkens der Leute, die ihnen unterworfen sind, erzeugen oder hervorbringen würde, ganz getrennt davon, was die Leute sich für den Kopf machen. Den Zusammenhang gibt es nicht. Es gibt schon einen Zusammenhang, muss man vielleicht trennen, der Notwendigkeit, jeden Tag ins Büro oder in die Fabrik zu gehen, so man überhaupt das fragwürdige Privileg eines Arbeitsplatzes hat. Der Notwendigkeit kann sich hierzulande keiner entziehen, es sei denn, es ist die Ausnahmeexistenz eines Erben. So. Also dass ich nur auch die Unterwerfung unter die gesellschaftlichen Zwangsumstände, die durch Geld und Eigentum der nächste Vortrag statuiert werden, Die Unterwerfung darunter ist immer noch eine Willensleistung. Ist immer noch eine Willensleistung. Das muss man schon tun, jeden Morgen den Wecker stellen. Manche Leute kommen ja auch daraus den Schluss zu ziehen, lieber die alternative Karriere eines Bankräubers, den Karriereweg einzuschlagen oder sonst was. Nur, die praktische Unterwerfung unter die Verhältnisse, die, solange es keine nennenswerte Opposition gibt, praktisch mir als aufgeherrscht ist, die soll man nicht verwechseln, dass die gleichzeitig und automatisch auch noch die geistige Botmäßigkeit hervorbringen müsste. Wenn man schon arbeiten gehen muss für den Reichtum fremder Leute, dann ist es überhaupt keine Notwendigkeit. Da zwingt einen überhaupt keiner dazu, sich auch noch einen positiven Gedanken dafür zu machen und die ganze Welt der Lohnarbeit jetzt noch als Mittel für sich selbst zu begreifen. Das ist ein fehlerhafter, sehr freier, falscher Rückschluss aus den Verhältnissen. Und deswegen beantworte ich quasi diese Frage 3 unter dem Titel das Sein bestimmt das Bewusstsein, so ungefähr Klarstellung zum angeblichen Zusammenhang. In dem Sinne, dass es ein notwendig falsches Bewusstsein nicht gibt. Dieses notwendig falsche Bewusstsein ist ein fehlerhafter Rückschluss der Loser dieser Gesellschaft, die es hinkriegen, die Umstände, von denen sie nichts haben, sich im Kopf so rumzudrehen, als sei es das Werk ihrer selbst, als hätten sie sich diese Verhältnisse ausgesucht, die ihnen im Prinzip ein Reich goldener Möglichkeiten bescheren und dann umgekehrt, jetzt kommt die Psychologie ins Spiel, ihr Scheitern in den Verhältnissen niemals der Gesetzmäßigkeit dieser Verhältnisse zu Last legen, sondern ihrer eigenen Unzulänglichkeit. Und insofern nähert die psychologische Denkweise, die erzeugt es nicht, die nährt das, die bedient dieses falsche Untertanenbewusstsein in Lebens- und Arbeitsverhältnissen, die für die Mehrheit der Leute nicht gerade von Nutzen sind, ungeachtet dieser Verhältnisse ihr Seelenheil zu finden. Und da stößt die Psychologie mit ihren Rezepten wunderbar auf ein tatsächlich existierendes geistiges Bedürfnis. Und dieses geistige Bedürfnis ist nicht die Wirkung der Verhältnisse, die man unterworfen ist, das ist der falsche Reim, den man auf der Basis aufgehorchter gesellschaftlicher Zwangsverhältnisse daraus zieht. Nämlich der Fanatismus in diesen Verhältnissen, kostet es, was es wolle, sein Glück zu finden. Und das heißt, und viele werden ja hier auch geboren sein, und dieser Fanatismus heißt Freiheit. Ich muss mich entschuldigen, dass ich mich vorher nicht informiert habe, aber ich würde gern wissen, in was Sie Ihre Professur haben. Könnten Sie mir sagen, für was das relevant ist? Ich finde das schon sehr relevant zu wissen, in welchem Fach der Vorträger seine Professur hat. Also, weil Sie haben ja schon eine sehr starke Meinung, die Sie hier vertreten, auch zu einem gewissen Thema. Ja. Es wäre ja sehr vorteilhaft, dann auch zu wissen, aus welchem Fach Sie kommen. Das bedient ein falsches Bedürfnis. Die Richtigkeit der Argumente sind immer an der Wahl des Arguments zu messen. Genau, deshalb frage ich ja. Und nicht am Titel oder am Titel, die der Beteiligte hat, oder den Lehrstuhl, den er vertritt. Von daher will ich dieses falsche Bedürfnis nicht bedienen. Also ich finde es absolut nichts zur Sache. Ich finde es ganz toll, dass Sie Professor sind. Also das heißt, Sie sind auf jeden Fall ein sehr intellektueller Mann, der in einem gewissen Fach ganz, ganz besonders viel weiß und jetzt auch durch seinen Vortrag zeigt, dass er in vielerlei Hinsicht sehr viel weiß und dazu sagen kann. Und es würde mich jetzt schon interessieren, woher das jetzt auch kommt, also wie Sie zu Ihrer Meinung kommen. Also wenn das jetzt natürlich nicht relevant ist und was Sie dazu auch gekommen sind, das jetzt vorzutragen. Ich mache ein kleines Zugeständnis. Die blöde Tour von Studenten, die sich vor jedem Argument noch entschuldigen dreimal und sagen, ich meine nur. Also ich meine nicht nur. Ich meine nur. Nein, die hat mich dazu gebracht, mal zu überlegen, was ist eigentlich mit der Psychologie los, wie sind die eigentlich drauf und welche Rolle spielt die Psychologie in dieser Gesellschaft. Und das ist mir im Rahmen dessen gekommen, in meinen rechtswissenschaftlichen Lehrveranstaltungen, die haben in keinster Weise einen förderlichen Beitrag dazu geleistet, dass ich jetzt die Welt der Psychologie und ihre Fehlerklärungen mal. Und außerdem ist es nochmal ein Wissenschaftsfehler, richtige Argumente aus ihren Entstehungsbedingungen zu erklären. Ist wieder ein Wirkungsfehler. Aber vielleicht finde ich ja die Argumente gar nicht so richtig. Ja, dann streiten Sie doch gegen die Richtigkeit an, kommen nicht mit der Tour, sagen Sie mir, vielleicht könnte ich es ja einfach auch besser nachvollziehen, wie Sie auf die Argumentation kommen, wenn ich wüsste, woher Sie Ihr Wissen nehmen. Eben, das ist das ganze Wissen, das ist wieder Psychologie. Das Argument liegt nicht in der Sache, sondern irgendwo daneben, was es bewirkt hat und was jetzt bösartigerweise verschwiegen wird. Nein, weil meine ganzen Argumente liegen in den ganzen Sätzen, die ich vorhin getan habe, nicht außerhalb, da kommt auch nichts dazu und ist auch nichts dahinter. Das ist alles drin. Es und wäre dann, einfach die Frage, ob man mit Ihnen jetzt auch tatsächlich über eine Korrelation, über Methoden der Psychologie diskutieren kann, weil Sie sich damit auskennen und selber schon Studien geleitet haben. Und muss wissen, was man notwendig muss, um ist. Diesen theoretischen Schwachsinn zu kritisieren, muss man ihn nicht selber gemacht haben. Ich kann die Logik an der das ist ja ähnlich so, man kann über einen Krieg nur reden, wenn man mal als Kriegsteilnehmer einen Bein verloren hat, oder was? Also, ob meine Aussagen über die Korrelation stimmen, ja, das wird sich wohl an der Wucht der Argumente über sie zeigen. Oder ich blamiere mich darin, aber das hat nichts damit zu tun, weil ich sie verkenne oder sie sagen, das geht ganz anders zu und dann streiten wir da drüber. Aber dieses Hintergrundzeugs, jetzt dann sagen Sie doch einfach, Ihre Auffassung zur Korrelation stimmt aus folgenden Gründen nicht, 1, 2, 3, 4, 5 und dann komme ich wieder dran. Das ist so eine konkrete Frage, was Sie die Sie gestellt haben. Ja, es gibt falsche Fragen und richtige Fragen. Und diese Richtung. Ich bin gespannt, wenn Sie einen Beruf haben möchten, können Sie mich fragen. Interessiert mich für den Teufel nicht. Genau. Aber ich würde Ihnen ohne Wartens antworten. Ja, ich bin doch hier nicht auf einer Party von Kollegen. Das ist völlig konkret, was die junge Dame gesagt hat. Ja, konkret ist kein Argument für irgendwas in der Welt. Herr Professor, ich bin kein Kollege. Ja. Das wäre meine Frage auch gewesen. Jetzt bin ich ja live. Ja. Das wäre auch meine Frage gewesen. Zu Ihrer Person hätte mich einiges interessiert. Was einfach die Intention Ihrer Argumentation ist. Ne? Also, die kommt zum Schluss raus. Und die habe ich jetzt immer schon eingeschränkt. Rein die Argumentation. Ich habe in vielen Sachen gearbeitet. Ich habe schon an der Universität gelernt. Ich habe aber auch schon als Leiharbeiter gearbeitet. Und überall habe ich Leute getroffen, die mir das Gleiche gesagt hätten, aber aus einem ganz, verschiedenen Blickwinkel heraus. Deswegen wäre Ihre Person, Ihr Beruf, Ihre Tätigkeit interessant gewesen, was Sie dazu bringt, jetzt diese Argumente zu bringen. Ja, was mich dazu bringt, ist genau die psychologische Fragestellung, Darf ich noch kurz näher... Also wir wollen keine Biografie, vergleichende Biografie. Nee, ich erkenne nur eine große Wut. Die kann sich aus verschiedenen Dingen speisen, um es weiterzubringen. Dann, ne? Das kann einfach, Sie lernen meinetwegen an der Universität und erkennen an Ihren Kollegen irgendwas. Sie lesen täglich Zeitungen und mit Ihrer Bildung sehen Sie, da läuft irgendwas schief oder Sie fühlen sich einfach auf die Füße getreten durch das, was Sie hören, was Sie lesen. Das meine ich einfach damit. Also woher kommt diese... Nein, das ist ein psychologischer Wirkungsgedanke, dass das, was der Mensch denkt, Wirkung beispielsweise dessen ist, was er im Fernsehen sieht. Diese Wirkungsgedanke, den bekämpfe ich schon anderthalb Stunden lang. Jetzt soll ich ihn bedienen. Das ist ja nicht das Einzige. Also das ist ja nicht die einzige Quelle, woraus ich das speichere. Nein, auch die Quelle ist wieder. Die Quelle streicht immer Wille und Bewusstsein eines Menschen, der sich geistig auseinandersetzt mit dem Inhalt des Dargebotenen im Fernsehen bei seinen Kollegen durch und will das immer getrennt von Wille und Bewusstsein als Wirkung oder Einfluss bestimmt haben. Das und gegen diese Logik, die kein Argument auf sich hat, da streitet der erste Teil des Vortrags an. Das ist nur eine These, dass ich das nur daraus speise. Macht nichts. Es kann sich auch aus anderen Dingen speisen. Das wollte ich wissen, Speisegedanke ist ein Wirkungsgedanke. Es speist sich nichts aus. Ja, Sie argumentieren aber auch mit Wirkung. Und nein, ich argumentiere überhaupt nicht mit Wirkung. Dann würde ich ja wieder nach Hause fahren. Ich bin ja angetreten, um den Wirkungsgedanken so madig zu machen, wie es eben nur geht. Der Wirkungsgedanke ist zur Erklärung dessen, was Leute tun und denken, absolut untauglich. Und die Untauglichkeit zeigt sich darin, dass wer auch immer mit Wirkung argumentiert, lauter geistige Bocksprünge notwendigerweise vollziehen muss. Und das will ich beweisen. Also Sokrates ist dann nicht zu Recht zum Tode verurteilt. Er hat keine Wirkung gehabt. Er hat nämlich gegen die Sophisterei angekämpft und ist damit zum Tode verurteilt. Er hat also Wirkung gehabt. Wirkung. Sie würden auch sagen, wenn heute Abend, also wenn man psychologisch denken würde, würde man sagen, wenn heute Abend 25 von den Leuten, die vorher hingekommen sind und irgendwie ein bisschen Anhänger des Wirkungsgedankens waren, aufgrund meiner Argumente davon Abstand genommen haben und sagen, es gibt die Wirkung gar nicht bei Wille und Bewusstsein, die würden dann sagen, das ist die Wirkung von dem Vortrag. Da würde ich sagen, der Vortrag ist eine reine Basis oder Grundlage. Der Grund für die neue Einsicht liegt im Kopf jedes Einzelnen, der diese Argumente eingesehen hat. Aber es ist nicht eine Folge des Vortrags, sondern der eigentliche Grund liegt in der geistigen Auseinandersetzung der Leute mit dem Vortrag, also in ihrem Bewusstsein. Und wie beweisen Sie die? Dann würde man wieder sagen, das kann doch kein Zufall sein. Vorher 25 Anhänger vom Wirkungsgedanken, nachher null. Also ist der Vortrag die Wirkung. Also aus dem gehäuften hintereinander zwei Ereignisse schließt man wieder auf Wirkung. Das ist die Sude-Logik, die immer Wille und Bewusstsein rausschmeißt. Kann man nicht, weil aus meinen Argumenten wird gar nichts draus. Die können so richtig sein, wie sie sind, wenn der Adressat sie nicht einsehen will. Und von daher ist der Wirkungsgedanke auch in diesem Beispiel blamiert. Ich hätte auch noch mal eine Frage. Es klingt ja vieles ein bisschen aus einem konstruktivistischen Hintergrund. Was mir auch gefällt an Ihrer Argumentation, ist, dass Sie wie ein Mauerspecht an dem Theoriegebäude knabbern. Das ist sicherlich in Ordnung. Das bringt die Wissenschaft voran. Was mir nicht gefällt, ist, dass Sie den Psychologen Bösartigkeit und Unfähigkeit unterstellen. Ich denke, das sind Wissenschaftler, die versuchen einfach, der Wahrheit ein Stück näher zu kommen. Und manche machen das geschickt und methodisch fundiert und manche machen es ungeschickt. Die Naturwissenschaften sind nicht besser dran. Sie haben gesagt, da ist das anders. Wenn ich bedenke, die ganze Gravitationstheorie von Newton ist erst durch Einstein ausgehebelt worden. Gehen wir mal ein jüngeres Beispiel. Man hat lange Zeit gedacht, im Urwald diese kleinen Frösche, die wären ganz selten, weil man nur unten gesucht hat. Und erst als man die Baumkronen entdeckt hat, hat man festgestellt, sie sind ja ganz häufig. Das heißt, methodologische oder methodische Fehler haben einfach zu falschen Erklärungsmustern geführt. Also deswegen waren auch die Wissenschaftler nicht böse oder wie auch immer schlecht drauf. Und so denke ich, ist es bei den Psychologen ähnlich. Die versuchen schon was zu erklären und manchmal gehen sie in Irrwege und manchmal gehen sie aber auch gute Wege. Dagegen direkt. Ich fühle mich missverstanden, wenn mein Plädoyer gegen die Unwahrheit psychologischer Erklärungen übersetzt wird in die individuelle Bösartigkeit der Wissenschaftler Subjekt. Gab es auch nicht den geringsten Anklang. Ich will gerade in der zweiten Abteilung drauf auf die Frage aufgehen, wie sind die denn drauf, was haben die denn für subjektive Zwecke, die sie ihre fehlerhaften Theorien produzieren lassen. Zweite Entgegnung. Ob das stimmt mit der Naturwissenschaft, das wäre ein Abend für sich. Die Logik der Naturwissenschaften und ob der Erkenntnisfortschritt wirklich über Irrtum läuft, mag auch sein. Ich würde ja die These aufstellen, dass quasi diese Widerlegung auch der Naturwissenschaft immer nur dazu geführt haben, dass die alten Erklärungen in den weitergehenden quasi im Hegelschen Sinne aufgehoben worden sind. Aber verstehe ich zu wenig von. Nur bei der psychologischen Wissenschaft würde ich sagen, wer Wille und Bewusstsein der Logik von Kausalität unterwirft, der kann notwendigerweise nur zu falschen Erklärungen kommen. Da kann nichts mehr rauskommen, auch wenn man nach 1000 Jahren so forscht. Und von daher setze ich auch keine Hoffnung drauf. Ich erkläre umgekehrt gerade diese Sorte von Erklärungen, und das ist mein zweiter Teil, aus einem hoffnungslosen, menschenfreundlichen Idealismus der Wissenschaftler-Subjekte. Da waltet überhaupt keine Bösartigkeit. Man muss ja trennen, was ist die subjektive Zwecksetzung der Wissenschaftler und was ist ihre verheerende gesellschaftliche Nützlichkeit. Und ich täte niemals, das ist, was mich am allerwenigsten interessiert, was ein Wissenschaftler-Subjekt getrennt von der Wissenschaft im Kopf hat. Mir kommt es nur darauf an, ist ein Gedanke richtig, ist er falsch? Und jetzt kommt der paradoxe Zusammenhang, den ich entfalten will und dem Buch entfaltet habe. Wie kann denn eine grundverkehrte Wissenschaft in dieser Gesellschaft so nützlich sein? Das müssen ja komische gesellschaftliche Zwecke sein, die einer Wissenschaft bedürfen, die kein einziges richtiges Urteil über die Welt zustande kriegt. Und das ist der rote Faden des Buches und des Vortrags, der Zusammenhang zwischen falscher Theoriebildung und falscher Nützlichkeit. Ja, die Nützlichkeit, das kann man jetzt schon wissen, die muss von einer sehr komischen Tour sein, wie die Nützlichkeit auf lauter praktizierten, falschen wissenschaftlichen Aussagen beruht. Da habe ich jetzt eigentlich einen schönen Übergang, wenn ich noch jemand den Determinismus verteidigen will. Ja. Ich hoffe, Sie sind nicht enttäuscht, wenn ich jetzt nicht eine Lanze für den Determinismus breche. Also ich finde das sehr anerkennenswert, wie Sie sich da bemühen. Allerdings sehe ich auch in Ihren bisherigen Darlegungen die Gefahr eines Zirkels. Nicht determinierte Handlungen und ein nicht determinierbares Bewusstsein werden gegenseitig auseinander erklärt. Ich möchte Sie fragen, was steckt da dahinter, ja, zwischen diesen beiden Dingen? Stirner hat von dem Einzigen gesprochen, Aristoteles von der Entelechie, also irgendetwas, was sein Ziel in sich trägt, oder etwas später konnte man von dem Hegemonikon reden hören. Also was steckt ontologisch hinter dem, was Sie als nicht determiniertes Handeln beschreiben? Oder wer, um es deutlicher zu sagen? Muss ich Sie enttäuschen? Gar nichts. Gar nichts steckt dahinter, sondern die Existenz des Willens ist ein empirischer Fakt. Den kann man deswegen gar nicht theoretisch mit Argumenten beweisen. Den gibt's. Man kann am Willen Unterscheidungen machen. Man kann, vielleicht, ich bin nicht sicher, ob ich die Stoßrichtung richtig rausgehört habe bei Ihnen, man kann Fragen stellen nach dem Verhältnis von Wille und Handeln. Aber nee, das ist kein Determinationsverhältnis. Der Wille, wenn er denn was will, der hat die natürliche Tendenz, sich praktisch wahrzumachen, seinen Zweck zu realisieren. So, und dann stehen der Realisierung des Zweckes sehr oft Hindernisse entgegen, insbesondere äußere Art, dass das nicht aufgeht, was ich mir so vorstelle. So, aber es gibt kein Determinationsverhältnis zwischen Willen und Handeln. Das ist sehr, sehr simpel. Der Wille liegt dann tatsächlich in der praktischen Tat, wenn ich den Entschluss, den ich gefasst habe, auch ausführe. Da braucht man gar keine philosophischen Spekulationen anstellen. Es ist nichts dahinter. Wenn ich Sie recht verstehe, dürfen wir aus den letzten Ausführungen entnehmen, dass auch Fichte und Schelling einem deterministischen Erklärungsmuster unterlagen. Das würde unterstellen, dass ich mich jetzt mit Fichte und Schelling auskennen würde. Da will ich aber nicht hochstapeln, will ich gar. Möglicherweise ist das so. Ich will dem gerne mal nachgehen. Na gut. Also, ja, gehe ich mal gerne dieser Anregung nach, ob der da einer drin ist. Hab da kein Vorurteil. Und gerade bei anderen Philosophen, bei Hegel, habe ich sehr, sehr vernünftige Sachen entdeckt. Also. Entschuldigung, ich hätte eine ganz kurze inhaltliche Frage. Und zwar, warum setzen Sie denn Psychologie mit Psychoanalyse gleich? In Deutschland kann man ja nach dem Abitur Psychoanalyse nicht studieren. Jeder Arzt kann zum Beispiel Psychoanalytiker werden, Psychologen können auch Psychoanalytiker werden. Warum setzen Sie dann Psychologie, das Psychologiestudium quasi mit 5 Jahren in Deutschland, in anderen europäischen Ländern genauso mit Psychoanalyse gleich? Tue ich gar nicht. Sie hatten ja vorhin gesagt, Sie differenzieren jetzt nicht zwischen Psychoanalyse, Behaviorismus, ja, und so weiter. Ich habe doch in meinem Vortrag über Denken und Handeln ist Resultat des Wirkens von inneren und äußeren Bedingungen, kommt jede Psychologie vor, da unter anderem auch, die sagt, die entscheidende Determinante ist dieser Freudsche Drei-Seelen-Apparat. Da kommt alles vor von der dieser Logik der Determination folgen sie alle, nur ist halt die Psychoanalyse, die benennt einen spezifischen Determinator, das ist das Es, das Ich und das Über-Ich. Von daher, von Gleichsetzung ist keine Spur. Ich widme dann im Rahmen des Buches verschiedenen Richtungen wie der Psychoanalyse breiten Raum, aber die Gleichsetzung mache ich nicht. Wirklich nicht. Der größte Teil meiner Rede galt der Forschungslogik der empirischen Psychologie heute Abend. Kann man doch nicht sagen, ich hätte diese Gleichsetzung mit Psychoanalyse ist. Das ist eine, und ich würde sagen, ins immer noch anerkannte Richtung, aber eine. Und da kam es mir ja gerade nicht drauf an. Ich wollte sagen, Psychologen welcher Art argumentieren, wenn sie was erklären wollen, immer im Rahmen der Determinationslogik. Dass die Determination von Ich, Es und Über-Ich, ja, das hat noch eine ganze Summe von logischen Ungereimtheiten auf sich. Wer die kennenlernen will, der liest Kapitel 2 meines Buches. Aber das interessiert mich jetzt auch gar nicht, was es mit dem Ich, Es und Über-Ich alles auf sich hat. Genauso wenig, wie es mich interessiert, was mit dem Reizreaktionsschema ist. Also diese Teile, wer sich mit speziellen Psychologien und ihren speziellen Fehlern auseinandersetzen will, der liest die Kapitel 2 bis 5. Und wenn er nicht mit einverstanden ist, schreibt er mir eine Mail und ich antworte entweder direkt oder bei der nächsten Auflage im nächsten Diskussionsteil. Ich beantworte aber alle Anfragen immer. Also von da meine ich, stimmt die Prämisse nicht, setze ich nicht gleich. Deswegen habe ich auch im besonderen Teil, weil immer wieder kommt, du beschäftigst dich nur mit den Alten und dem Freud, und der Freud ist doch ein toter Hund und der wird gar nicht mehr an den Unis gelehrt, habe ich mir rausgegriffen, den Rogers. Da kann keiner mehr kommen und sagen, der sei unmodern. Aber das kommt ja später noch. Wenn es um die praktischen Leistungen solcher deterministischen Theorien geht. Aber zunächst muss ich dem nochmal auf die Spur kommen. Was bewegt denn die Damen und Herren von der Wissenschaft an diesem dogmatischen Fanatismus des Bewirkungsgedankens? Das wäre das Thema von Abteilung 2. Darf ich, soll ich? Wobei jederzeit man immer wieder in die Abteilung 1 springen kann. Ne? Das ist jetzt kein Ende der Wortmeldung zur Abteilung 1. Weil fast alle diese Veranstaltungen laufen so, dass sehr lange über diesen Determinationsgedanken gestritten wird, ist ja auch klar, weil der die Basis von allem ist. Darum würde mich das eher wundern, wenn da keine Diskussion stattfinden wird. Dann lege ich mal los. Teil 2. Also die Frage, woher rührt jetzt dieses dogmatische Bedürfnis einer ganzen Wissenschaft, aller ihrer Unterabteilungen, das Denken und Handeln der Menschen auf eben diese deterministische Weise als Wirkung von inneren und äußeren Bedingungen oder Ursachen erklären zu wollen? Ich meine, ist gar kein Rätsel. Ist gar kein Rätsel. Ich meine, die deterministische Erklärungsweise verweist selber auf die Natur des psychologischen Interesses, was ihr zugrunde liegt. Eine Wissenschaft nämlich, die den Zweck hat, wir wollen die Steuerungsmechanismen menschlichen Handelns erklären, welche systematisch nach Gesetzmäßigkeiten menschlichen Handelns sucht und den hierfür, für die Gesetzmäßigkeit, für die Regelhaftigkeit verantwortlichen inneren und äußeren Determinanten. Ja, die gibt damit selber ihre Zielsetzung kund, warum sie das macht. Ja, die will eben selber getrennt vom Willen des Menschen Einfluss auf ihn nehmen, sein Verhalten steuern. Will heißen, die Ermittlung der Steuerungsmechanismen, die Erklärung des Menschen als Gesteuerter, soll mich in die Lage versetzen, in Kenntnis der Mechanismen der Steuerung selber zu steuern, auf sein Handeln Einfluss zu nehmen. Das ergibt sich unmittelbar selber aus dem Forschungsprogramm. Und wem dieser logische Schluss zu kompliziert ist, der liest einfach das Zitat Nummer 4, da schreiben die das selber hin. Und jetzt kommt das mit dem bösen Willen und so. Ein Zitat, was auch wieder in jedem Psychologiebuch ganz zu Anfang zu finden ist. Also die Einsicht, die Forschen nach der Gesteuertheit, um selber zu steuern. Natürlich im wohltätigen, gesellschaftsnützlichen Sinne. Also nichts mit bösartiger Absichten und so. Ne? Würde ich dir niemals unterstellen wollen. Was rauskommt, ist was anderes. Aber die subjektive Absicht ist tatsächlich Verbesserung der Lebensqualität. Wir als Psychologie präsentieren uns quasi als der Dienstleister, als der wissenschaftliche Dienstleister an einem vorausgesetzten universellen Menschheitsinteresse. Und das heißt, der Mensch soll in seiner Welt zurechtkommen. Wir wollen Harmonie stiften in einem von widrigen Umständen geprägten menschlichen Leben. Und diese Programmatik, diese humanistische Programmatik, die hat ein bekannter Wissenschaftler namens Mienzel wunderschön in Zitat 3 dahin geschrieben. Bitte lesen. So, jetzt habe ich wieder alle Zitate. Ich kann Ihnen gerne den Zettel wieder zurück. Ach, Sie haben nur einen. Ach so. Also Psychologie präsentiert sich als universeller Problemlöser. In einer Welt, die anscheinend so aussieht, dass es einen natürlichen Gegensatz gibt zwischen Mensch und seiner Umwelt. Auf dieses angeblich problematische Verhältnis, es gibt ein natürliches Spannungsverhältnis, von Natur gegeben, zwischen den Belangen der Gesellschaft und dem Individuum. Da führt sie hier noch jede Frage zurück drauf, auf dieses angebliche Spannungsverhältnis, die sie sich so vorlegt. Schulversagen, Erinnerungsmängel, Umgang mit liebevollen und weniger liebevollen Gefühlen, alles, was da so als Problem definiert ist. Und diese Problemlagen, die ja miteinander überhaupt nichts zu tun haben, das ist ja wie Kraut und Rüben, Erinnerungsmängel, Schulversagen, Liebeskummer oder was das da alles vorkommt, die packt sie jetzt unter, wie ich sie nenne, Totalabstraktion. Drei Totalabstraktionen. Mensch, Umwelt und Problem. Und jetzt hat sie quasi zwischen all den Geschichten die Psychologie eine Gemeinsamkeit gestiftet. Und die hat die schöne Konsequenz, dass diese Gemeinsamkeit, die da Problemlage heißt, sie selber als Problemlösungsinstanz auf den Plan ruft. Die beiden Instanzen nämlich jetzt, Mensch und Welt, die gilt es miteinander zu versöhnen. Die beiden Instanzen, die als naturwüchsig in Konflikt stehend miteinander einfach aufgefasst werden. Und wie geht das? Wie kriegt man die zusammen? Wie geht es, dass Welt und Mensch zusammenpassen? Klaro, indem man auf die maßgeblichen inneren und äußeren Bedingungen des Handels, die man ja angeblich entdeckt hat, dass man auf die einwirkt in der rechten Weise, damit das gewünschte Resultat, Versöhnung von Mensch und Welt, dann auch zustande kommt. Vernünftig ist das nicht. Wer jetzt mit dem Titel Problemlösungsinstanz was Sympathisches verwechselt oder assoziiert, ist auf dem, wie sagt man nicht, Holzdampfer, ist auf dem, wie auch immer, Holzweg. Mit der Untersuchung und Lösung der realen Probleme, mit denen sich nämlich der Mensch in dieser unserer Gesellschaft rumschlägt, hat das psychologische Programm, was da Lebensbewältigung heißt, nämlich ziemlich wenig zu tun. In der unterschiedslosen Einstufung der zitierten Phänomene als Problemen, da liegt vielmehr die absolute Gleichgültigkeit gegenüber den jeweiligen konkreten realen Problemen, mit denen sich der Mensch so rumschlägt. Die realen Probleme des Individuums in und mit der wirklichen Welt, die bilden gemäß dieser Sichtweise überhaupt nur unterschiedliche Erscheinungsformen eben dieses prinzipiell disharmonischen Verhältnisses von Mensch und Welt. So. Und diesem disharmonischen Verhältnis, den gelten jetzt diese ganzen Bemühungen der Psychologie, um die Versöhnung von Subjektivität und Objektivität hinzukriegen. Diese psychologische Betrachtungsweise, die leistet Folgendes. Die verwandelt jetzt alle kapitalistischen Problemlagen, worin? In zu bewältigende Problemlagen des Subjekts. Welt und Mensch, die sind jetzt miteinander in eine zirkulär-tautologische Beziehung gesetzt, in welcher beide Seiten sich wieder wechselseitig durcheinander bestimmen. Die Welt ist nämlich nichts anderes als die Summe zu bewältigender Konfliktsituation. Und das Individuum, ganz klaro, ist umgekehrt das Subjekt eines gelingenden Lebens das ist Bedingung und Schranke zugleich seines Zurechtkommens in der Welt. Die Welt ist, dass die Problemlagen, die sich stiftet, vom Individuum zu bewältigen sind. Das Individuum definiert sich dadurch, dass es die Problemlagen, die einem die Welt beschert, zu bewältigen hat. Das ist der schöne Zirkel. Und diese Sichtweise erlaubt was? Die erlaubt insbesondere was im Falle des Scheiterns des Subjekts. Die erlaubt nämlich den diagnostischen Rückschluss auf ein misslungenes Verhältnis des Subjektes zu sich selbst. Oder auf einen nicht problemadäquaten Umgang mit der Umwelt. Und manchmal auch wird das Nicht-Übereinstimmen von Subjektivität und Objektivität den wenig menschenfreundlichen objektiven Bedingungen in Schule oder Arbeitswelt zur Last gelegt, aber immer unter dem Standpunkt, egal wie die Verhältnisse aussehen, Mensch und Welt müssen zusammenpassen. Und in diesem egal, wie die Verhältnisse aussehen, in dieser Erhebung des Verhältnisses von Mensch und Welt zum Sorgegegenstand der Psychologie, jetzt kommt eine ganz überraschende Aussage. Da liegt der ganze Klassencharakter der Wissenschaft drin. Die mit dieser Erhebung zum Sorgegegenstand geht nämlich einher, eben die Verwandlung aller kapitalistischen Lebensumstände in zu bewältigende Problemlagen. Und da ist der ganze Witz drin. Das ist die Parteinahme deswegen für die kapitalistische Konkurrenzgesellschaft, weil nämlich eine Wissenschaft, die sich ohne jede Prüfung weder der Zwecke, die in der jeweiligen Gesellschaft regieren, noch der Interessen, die sich in ihr betätigen. Wer das Programm jetzt hat, ich will auf Teufel komm raus, das an sich konfliktträchtige Verhältnis zwischen Mensch und Welt unter einen Hut kriegen, es harmonisieren, ja, der hat damit, ohne die geringste Ahnung zu haben, wie die Gesellschaft geht, die real existierende Gesellschaft zur positiven Grundlage erhoben, all seines Tuns. Und er greift gerade Partei für eine Gesellschaft, von deren Gesetzmäßigkeit ein Psycholog normalerweise nicht die geringste Ahnung hat und auch gar nicht haben muss. Ob nämlich die Welt überhaupt ein taugliches Mittel für die in ihr lebenden Menschen darstellt, ob die Menschen gut beraten sind, sich in so einer Welt bewähren zu wollen, so Fragen, die sind längst beantwortet, ja, wenn eben dieses Hilfsangebot darin besteht, einen Beitrag zu leisten zur Übereinstimmung zwischen Mensch und Welt. Dann ist umgekehrt die real existierende Welt unter dem Titel Umwelt ganz ungeprüft in den Rang eines Lebensumstandes erhoben, auf dem der Mensch sich einfach um seines inneren Gleichgewichts willen als positive Bedingung seiner Zwecke einfach zu beziehen hat. Ja, deren Ansprüchen er gehorchen und genügen muss, um in dieser Welt sein Glück zu finden. Das leistet die Psychologie. Und nicht, weil sie vom Staat da eingesetzt worden ist, weil sie das Programm Anpassung hätte. Diese Anpassung an die kapitalistische Welt kommt als Volksbeglückungsprogramm ausgerichtet am Seelenfrieden des leidenden Subjektes daher. Und deswegen liegt die ganze affirmative Leistung der Psychologie in diesem humanitären Harmonisierungsprogramm. Ich will die Versöhnung von Subjektivität und Objektivität hinkriegen. Gar nichts mit bösartigen Absichten. So, und von dem Standpunkt aus kann man jetzt die ganze psychologische Theoriewelt rekonstruieren. Dieses praktische Bedürfnis, Harmonisierung von Mensch und Welt, ist der geistige Vater der Theorieproduktion. Der gemeinsame Nenner ist nämlich, wir wollen Gesetzmäßigkeiten menschlichen Verhaltens entdecken, um von unserem Standpunkt der Harmonisierung von Mensch und Welt mittels der Manipulation innerer und äußerer Bedingungen dieses Gleichgewicht, diese Harmonie hinzukriegen. Aber das setzt voraus, dass wir diese Gesetzmäßigkeiten entdecken, die es jetzt erlauben, in ihrer Benutzung dieses humanitäre Steuerungsprogramm zu bewerkstelligen. Kann ich nur sagen, wie gut das nicht geht, weil die Gesetzmäßigkeiten alle erstunken und erlogen sind. Aber man soll wahr festhalten, die Psychologie hat ein Manipulationsideal, das hat sie. Und dieses Manipulationsideal, dieses humanitäre Manipulationsideal, wir wollen in Kenntnis der geheimen Steuerungskräfte des Menschen die gesellschaftliche Entwicklung in eine gute Richtung lenken. Das ist der geistige Urvater der ganz des Determinismus. Da kommt es her. Das ist das erkenntnisleitende Interesse, was dieser in Teil 1 grundlegend kritisierten deterministischen Erklärungsweise zugrunde liegt. Kann ich kurz machen, wie das dann geht rückwärts? Dann sind alle Erklärungsansätze gestrickt von dem Muster. Drei Beispiele, Reizreaktion, Motivation, Triebpsychologie. Immer der gleiche Zweck. Wir versuchen in unserer Forschung gleich Ursache-Wirkungsbeziehungen zu präsentieren, die am besten gleich in der Form von Wenn-Dann-Beziehungen, von Wenn-Dann-Sätzen unmittelbar den Charakter praktischer Handlungsanleitung haben. An welcher Variable muss ich drehen, damit dieses Verhalten rauskommt, beziehungsweise das unerwünschte Verhalten verhindert wird? Da fällt unmittelbar die Entdeckung von inneren und äußeren Bedingungen, Auslösern oder Reizen, die fällt zusammen mit diesem praktischen Beeinflussungszweck. Reizreaktion. Was muss ich machen? Verhaltenstherapie. Ich muss durch eine entsprechende Anordnung von alternativen Reizkonstellationen, ist das theoretische Ideal, das Handeln des Menschen in beliebige Reaktionsbahnen zu lenken. Wie mache ich das? Ich erzeuge erwünschtes Verhalten durch Setzung sogenannter positiver Stimuli und umgekehrt verhindere ich Unerwünschtes durch systematische Desensibilisierung. Ist ein einziger Schwindel, deswegen, weil das Ganze nur geht, indem auf den berechnenden Willen des Adressaten spekuliert wird. Also von wegen, die Reize selber würden die Reaktion hervorbringen. Sondern die Berechnung, sich die Belohnung bedienen zu wollen, ist der Grund dafür, dass es dann auch funktioniert und nicht der Reiz. Nur ganz kurz. Deswegen ist ja so tröstlich, dass das gar nicht klappt mit der Manipulation, weil die Theorien alle falsch sind. Genauso in der Schule. Motivationspsychologie. Da erfinden Psychologen so etwas wie eine Motivation. Das ist ein ganz komischer Wille. Der will überhaupt nichts und deswegen kann er dann zu allem bewegt werden. Nämlich durch äußere Einflüsse, die den Schüler dann dazu führen sollen, erfinden die einen sogenannten allgemeinen Leistungswillen und den gilt es wieder mit geeigneten Motivationsstrategien auch durch Belohnen und Bestrafen zu aktivieren. Triebe, triebtheoretische Dinger. Da entdecken die lauter verhaltenslenkende Antriebe. Die müssen folgende Bedingungen erfüllen. Es muss einerseits ein Antrieb sein, aber der muss sich gleich so steuern lassen, dass er dann in eine gemeinschaftsverträgliche Bahn umgelenkt werden kann. Paradebeispiel, Aggressionstrieb, wie lenkt man den um? Fußball-WM statt Krieg. Ne? Sexuelle Triebenergie, jetzt kommt mal ein bisschen Freud. Ne? Sexuelle Triebenergie, das vertreten auch heutzutage noch viele Intellektuelle, die lässt sich bekanntlich auf dem Wege der Sublimierung transformieren in gesellschaftlich wertvolle, künstlerische oder wissenschaftliche Betätigung. Und das Konfliktpotenzial negativer Triebkräfte, ja, das lässt sich dann wiederum durch Mobilisierung gegenläufiger Triebkräfte neutralisieren. So, wer sich das Zeug reinzieht, als Patient, als Klient, ja, der hat jetzt tatsächlich alle Hände voll zu tun. Auf der Basis solcher Erklärungsmuster, wodurch man alles gesteuert sein soll, wenn man daran glaubt, dann habe ich jetzt das Problem, dass ich die realen Bewährungsproben in und diesem Leben, die bekämpfe ich ja mit diesen psychologischen Rezepten, im Rahmen so einer völlig verfremdeten Welt mit fingierten Problemlagen von, habe ich mein Selbst gefunden? Habe ich meine Triebe richtig unter Kontrolle? Ist mein Ich zu stark? Mein Es zu schwach? Was ist mit meinem Über-Es? Was ist mit meinem Über-Ich? Was ist mit meiner Motivation? Hemmt möglicherweise die Umwelt mich in der Entfaltung meines Ichs? Jetzt kommen alle realen Problemlagen in der Welt vor. Und mit diesem Zeugs im Kopf versucht jetzt der Mensch, die realen Probleme in den Griff zu kriegen, indem er jetzt mit diesen fiktiven, erfundenen psychischen Instanzen einen Kampf austrägt. Dass man da oftmals den Übergang, die wirkliche Verrücktheit vollzieht, ist gar kein Zufall mehr. Die Psychologie jedenfalls, wenn sie auf die Selbststeuerung setzt, und das tun fast alle modernen Varianten, die Fremdsteuerung, Reizreaktion ist eher eine Fußnote, wenn sie auch in der Verhaltenstherapie noch weiterlebt. Diese Selbststeuerung des Menschen ist ein komisches Programm. Derselbe Mensch nämlich, der zuvor doch als die abhängige Variable der sein Denken und Handeln bestimmenden Kräfte, Instanzen, Motivlagen, Dispositionen bestimmt worden ist. Wo gesagt wurde, das ist eine reine abhängige Variable. Der wird plötzlich zum Subjekt der Steuerung. Der soll jetzt plötzlich die Kräfte, die sein Tun beherrschen, selber unter Kontrolle nehmen. Das ist der zweite immanente Grundwiderspruch der Psychologie. Bei der Erklärung schmeißt sich völlig den Willen raus. Insbesondere bei der Erklärung solcher Handlungen, die verrückt oder gesellschaftlich unerwünscht sind. Bei der Heilung soll jetzt plötzlich der Wille die Produktivkraft sein, die entscheidet. Das geht auch nicht. Jetzt soll der Mensch seinen Willen und Bewusstsein, soweit gesteht die Psychologie, entdeckt sie Willen und Bewusstsein. Das soll zumindest noch so weit fähig sein, die ganze Welt der verhaltenslenkenden Antriebe unter seine Selbstkontrolle zu unterwerfen. Und da hat der Mensch viel mit, jetzt hat der Mensch, der so denkt und sich dieses Programm reinzieht, hat viel zu tun. Nämlich der ist jetzt tatsächlich definiert, ich bin der Koordinator zwischen den ganz widersprüchlichen Anforderungen, den einerseits die Welt der inneren Bedingungen an mich stellt, die Welt der Ansprüche, die aus dem seelischen Innenleben erwachsen, und zugleich den Anforderungen der Realität. Das muss ich irgendwie unter einen Hut kriegen, damit sich bei mir die Kardinaltugend rausstellt, die auch im Ankündigungsflugblatt genannt wurde, vielleicht wird es jetzt klarer, nämlich das soll dazu führen, dass der Mensch ein seelisches Gleichgewicht erlangt. Die Zufriedenheit, die selig-geistige Zufriedenheit in und mit dieser Welt. Ja, wie kriegt man sie denn dann hin? Wie kriege ich denn jetzt die Balance einerseits zwischen meinen subjektiven Neigungen, Begehren, Bedürfnissen und andererseits der objektiven Realität der Gesellschaft hin? Ja, in aller Regel läuft das auf ein Plädoyer hinaus, dass man sich ganz freiwillig unter die gesellschaftlichen Sachzwänge und Notwendigkeiten unterwirft. Klaro. Ja, wenn nämlich die gesellschaftliche Realität unter dem Titel Umwelt, was wir vorhin schon mal hatten, mit dem Status eines unabdingbaren Sachzwangs ausgestattet ist, ja, dann kriegt man das überhaupt nur zusammen, die Übereinstimmung zwischen den subjektiven Wünschen und Strebungen und der Realität, ja, dass man halt seine Interessen an den aufgeherrschten Notwendigkeiten der Realität relativiert und, das heißt, diesen unterordnet. Und diesen Einklang zwischen sich und der Gesellschaft, um den es ja der Psychologie so zu tun ist, den kriegt man einfach hin, platt ausgedrückt, indem man eine andere geistige Stellung zur Realität einnimmt. Das heißt, einfach seine Wünsche, Hoffnungen, Begehren an der vorgegebenen gesellschaftlichen Wirklichkeit orientiert. Und dann besteht, vielleicht wird der Satz aus dem Einladungsflugblatt jetzt auch klarer, dann besteht die propagierte Kunst der Herstellung des inneren Gleichgewichts einfach da drin, dass man entweder seine Erwartungen an die Welt, an die Lebensperspektiven anpasst, die die Welt für einen im Programmangebot hat, oder noch schöner, das sind dann die Identitätsidioten, indem man die Forderungen, welche die soziale Wirklichkeit aneinrichtet, glatt noch als Bewährungsprobe für sich selbst betrachtet und dann in der Erfüllung der Anforderungen der Welt an einen seine höchste Zufriedenheit und sein Glück findet. Und das heißt dann insbesondere berufliche Identität. Und mit dieser Rollenzuweisung an das Subjekt, du bist der Konfliktmanager, der widersprüchlichen Anforderung, ja, welche einerseits deine innere Dispositions- oder Motivationslage und andererseits die äußere Welt an dich stellen. Ja, da hat sich die Psychologie tatsächlich eine ideologische Allzweckwaffe geschmiedet, die ich vorhin schon mal kurz angerissen habe. Diese Allzweckwaffe, die erlaubt es nämlich jetzt, alle Weisen des Nicht-Zurechtkommens des Menschen in dieser Gesellschaft, alle Formen seiner Unzufriedenheit mit seiner Stellung in der Gesellschaft, einschließlich der gesamten Bandbreite sogenannten abweichenden Verhaltens, die kann man jetzt interpretieren als Ausdruck einer mangelhaften Steuerungskompetenz des Menschen. Was auch immer passiert, Misserfolg in der schulischen Leistungskonkurrenz, Gewalt, Verbrechen, kaputte Existenzen, Psychologen, die erteilen den immer gleichen Bescheid, ja, hier liegt nicht etwa eine verkehrte Gesellschaft vor, hier liegt ein verkehrtes Verhältnis des Subjekts zu sich selber vor. Deswegen führt die Untersuchung der einschlägigen Verhaltensweisen, der anderen und sich selbst schädigenden Verhaltensweisen, deswegen niemals zurück auf die Prinzipien der Gesellschaft. Sondern Psychologen suchen immer nach Defekten im Menschen, die dafür verantwortlich sind, dass der Mensch das, wozu er nach ihnen aufgerufen ist, die Verhältnisse in den Griff zu kriegen, nicht hinkriegt. Weil er nämlich ein verkehrtes Verhältnis zu sich selber pflegt. Arbeitslose, prügelnde Väter, ein jugendlicher Dieb, egal. Schulversager, die überforderte, depressive Mutter. Alle diese Phänomene zeugen in dieser Logik psychologischer Deutung nicht von äußeren Anforderungen, denen die Menschen hier einfach nicht gewachsen sind, sondern vom Fehlen der notwendigen Kompetenzen zur Lebensbewältigung. Und das heißt dann bei denen Fehlen von Frustrationstoleranz, Fehlen von hinreichender Stressresistenz, Fehlen der Kontrolle der Aggressionen, die in einem so drin wüten. Deswegen kann in der Logik ein Scheitern in der Welt der Konkurrenz, die ja mehrheitlich Verlierer braucht, wenn es Sieger geben soll, die kann eben in der Sichtweise nur auf einem Problembewältigungsmangel des Subjektes selber liegen. Ja, dem dergestalt als funktionsuntauglich deklarierten Menschen gebricht es eben an der notwendigen Fähigkeit, ja als selbstverantwortlicher Seelenregisseur seines Seelenhaushaltes die geforderte Anpassungsleistung an die gesellschaftlichen Erfordernisse zu bringen. Zu der ihm dann, jetzt mache ich den Übergang schon zu Teil 4, im Versagensfalle, wer zu verhelfen sucht. Die praktische Psychotherapie. Und deren Leistung, und das gilt jetzt für alle Sorten von Therapie erst einmal, deren Leistung besteht, das will ich jetzt nur exemplarisch an dem Rogers aufzeigen, und dessen Gesprächstherapie, besteht darin, dem Patienten psychologische Deutungsmuster an die Hand zu geben, mittels der jetzt sämtliche Probleme, die ihm die Welt bereitet, zielstrebig in Probleme verwandelt, die der jetzt mit sich selber und seinem angeblich so verqueren Seelenhaushalt hat. Ja, und dann ist die Lösung klar. Die Lösung aller Probleme besteht jetzt in einem neuen, selbstbeherrschten Umgang, na claro, mit sich selbst. Und dafür steht wunderschön der Rogers, den ich, wenn nicht jetzt Fragen kommen, womit ich eigentlich rechne, dann noch abhandeln will. Ja. Ich habe jetzt lange genug zugehört. Haben Sie Alternativen? Ich habe Schlussfolgerungen. Und die kommen, bin ich auch zufrieden. Darlegen. Alternativen halte ich bei einer Kritik immer für falsch. Das heißt nämlich, dass Kritisierte nur anders machen. Also wissen Sie, benutzen Sie auch ein falsches Wort. Ich habe das auch erwartet. Deshalb habe ich Alternative gesagt und nicht Schlussfolgerung. Ich habe das wirklich erwartet. Dann hat es keinen Zweck, dass ich mehr hier sitzen bleibe. Ja, ich erwarte nach einer so massiven Kritik, erwarte ich zumindest, dass Sie Alternativen bieten. Nicht, dass ich als Rettungsring diese auffasse, sondern einfach, das gehört zur Kritik, dass ich eine andere Meinung. Habe ich das zu erwarten? Nein, ja oder nein? Warum das ein Fehler ist, will ich Ihnen gerne noch, auch noch erklären, die Frage nach der Alternative. Und wo sie sich schon den ganzen Abend so verdorben haben, meine ich, da sollten sie diese Gelegenheit sollten sie unbedingt wahrnehmen, welchen Fehler die Frage nach der Alternative eigentlich in sich trägt. Das Bedürfnis will ich herzensgern noch befriedigen. Ja, aber nur nicht direkt. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Hat sie gefragt, wer sind Sie? Das ist doch legitim. Ich frage Sie nach Alternativen, dann habe ich wieder ein Attribut dazu. Dann würde ich auch sagen, erst wenn man mit der Analyse fertig ist, kommen die Schlussfolgerungen nicht mittendrin. Ich möchte eine Alternative und keine Schlussfolgerung. Ja, das Bedürfnis werde ich nur befriedigen, indem ich die Frage nach der Alternative so bediene, wie die Frage es verdient hat, nämlich mit ihrer Kritik. Das will ich gerne einlösen. Konkrete Fragen, denke ich, ist es gerechtfertigt, konkrete Antworten zu geben. Ja, ich habe sie Ihnen schon gegeben. Sie sind sophistiger. Mach auch, ist egal, Hauptsache die Argumente stimmen. Ja, gut. Ja, okay. Das empfehle ich Ihnen dringend. Wunderbar. Wenn ich mal gar nichts anderes zu tun habe, als die bürgerliche Wissenschaft zu kritisieren, dann gehe ich auf die frühbürgerlichen Psychologen. Gut, können Sie mir gern zu Weihnachten checken. Ich bin doch kein geistiger Hochstapler. Mir reicht es doch völlig aus, wenn ich diese ganzen Psychologen gelesen habe. Da hat man schon ein halbes Wissenschaftlerleben mit zu tun. Und dann noch die Argumente zu würdigen. Bildung besteht nicht in der Akkumulation irgendwelcher Bildungsinhalte getrennt von der Würdigung ihrer Wahrheit. Dass man irgendwelche Philosophen zitieren kann. Das ist ja das Billigste. Aber wenn, dann muss es schon stimmen. Aber vielleicht stimmt ja was am Plato, aber den kenne ich gar nicht genug, um das jetzt prüfen zu können, ist auch nicht mein Thema. Ich hätte noch eine Frage. Ja. Und zwar, ich teile nicht Ihre Auffassung, dass die Psychologen nur sagen, du musst dich anpassen, das liegt alles in dir. Die Psychologen erkennen schon, dass die gesellschaftlichen Bedingungen so sind, dass sie den Menschen in Bedrängnis bringen. Aber die Frage ist, was ist die Alternative? Lasse ich den Menschen allein mit seinem Problem oder versuche ich ihm wenigstens mit den Mitteln, die mir zur Gebote stehen, zu helfen? Ihn also ein Konzept zu geben und eine Handlungsalternative, dass er nicht verzweifelt in der Situation, in der er sich befindet, sondern dass er mit den widrigen Bedingungen, die ihm begegnen, lernt umzugehen, um überhaupt in dieser Welt zu bestehen. Genau das werfe ich der Psychologie vor. Sonst könnte er sich das Leben nehmen. Was soll er sonst tun? Ja, das läuft wieder auf oder Adolf Rabeluzer wird erschossen, was auch immer. Ja, auch das will ich meinem Schlussplädoyer überlassen, die Beantwortung dieser Frage. Wobei ich ihn insoweit konzedieren muss, ich habe das auch nicht unterschlagen, vom Standpunkt, die Mensch und Welt sollen zusammenpassen, komme ich nicht immer nur da drauf, auf den Menschen, sondern ich komme manchmal auch da drauf, habe es erwähnt, Schul- und Betriebspsychologie, manchmal muss ich auch an den Bedingungen was ändern. Aber von dem Standpunkt, dass der Mensch und die Welt zusammenpassen soll. Ja, und dann ist die Frage ausgeklammert, was ist das überhaupt für eine Welt? Soll man eigentlich die beiden Seiten zusammenbringen? Ist das eigentlich eine Hilfe, dass man dem Menschen hier zum Funktionieren in eben dieser Welt verhilft? Also ich würde nicht bestreiten, dass die Psychologie hilft. Aber wenn man die Frage stellt, wem zu was, wie, dann kommen ganz kritische Urteile raus. Also am Inhalt der Hilfe hätte ich viel auszusetzen. Weil die beruht gerade auf dem völlig begriffslosen Anpassen an die Erfordernisse dieser Welt. Wobei nicht die Psychologen das Programm jetzt drauf haben, ich bin der Agent gesellschaftlicher Anpassung. Das will ich nicht verstanden wissen wollen. Das mag der Skinner und der Behaviorismus drauf haben. Diese Anpassungsleistung erbringt die Psychologie, indem sie ansetzt an dem individuellen Glücksstreben des Menschen. Und von dem Standpunkt, da komme ich gleich, kommt nämlich raus, die beste Form deiner Zufriedenheit ist, dass du dich anpasst. Ein bisschen was anderes. Meine ich eben auch entfaltet zu haben. Und der Rogers ist so fantastisch. Also wer es bis dahin nicht geglaubt hat, was die Leistung der Psychologie ist und wie sie sie hinkriegt, der wird, so hoffe ich, eines Besseren belehrt zu sein. Und dann sind ein paar Schlüsse aus den aller fällig. Und ob man die jetzt Alternativen nennt oder wie auch immer, ist ganz egal. Und wenn dann immer noch die Frage nach der Alternative kommt, dann werde ich sie mit den gebotenen Argumenten als falsche Frage zurückweisen. Das alles habe ich jetzt noch vor. Ja, wenn Sie die Welt nicht ändern oder wenn Sie den Menschen nicht ändern wollen, wollen Sie dann die Welt ändern? Was wollen Sie denn? Was wollen Sie denn dann überhaupt? Da muss doch mindestens eine Struktur in Ihrem Kopf existieren, um die Welt so zu verändern, dass der Mensch nicht geändert werden braucht. Kommt auch, nenne ich, vergesse ich jetzt nicht, gehe ich jetzt nicht drauf, kommt auch in ungefähr 10 Minuten. Na, okay. Nehme ich diese ganzen Fragen auf. Okay. Ich mache einen Kurzdurchgang dann durch den Rogers. Ja. Ich wollte noch mal fragen, was mir noch unklar gewesen ist, wobei ich mir nicht sicher bin, ob es nicht damit zusammenhängt, sozusagen, dass der Wille sozusagen als frei bestimmt wird, ist also das Verhältnis von Gesellschaft, das Verhältnis von Gesellschaft und Bewusstsein und dessen Auswirkung auf den Willen, wenn man denn, also Sie würden halt vielleicht sagen, von Auswirkung kann man nicht sprechen. Richtig. Ne? Also was ich damit sagen will, ist, also zum Beispiel das Prinzip der Lohnarbeit zu verwerfen, setzt voraus, dass ich verstanden habe, was Lohnarbeit überhaupt ist. Also setzt bestimmte Einsichten voraus. Das in einer bestimmten Perspektive zu verwerfen. So diese Voraussetzungen, können ja irgendwie, weiß nicht, in einem Vortrag vielleicht, ich höre mir das an, verstehe das kommt nicht automatisch, sondern ich muss das nachvollziehen geistig, muss die Einsicht gewinnen, insofern ist das übrigens auch keine Sophisterei, ne? Muss die Einsicht gewinnen und dann komme ich sozusagen zu dem Punkt, dass ich das kann. Meine Frage wäre zum Beispiel, wie ist es jetzt zum Beispiel mit der Ideologie der Chancengleichheit? Ja? Also Sie haben mehrfach angesprochen, dass es so ist, dass der Mensch sozusagen sein Scheitern in dieser Gesellschaft nicht in der Gesellschaft sucht, sondern auf sich selbst zurückgeworfen wird dabei und das bei sich selbst suchen muss. Aber da spielen ja bestimmte gesellschaftlich herrschende Vorstellungen eine Rolle. Also zum Beispiel die Ideologie der Chancengleichheit ist ja schon so, dass das eine reelle Grundlage hat in dieser Gesellschaft. Also es gibt eine bestimmte Art von Chancengleichheit. Andererseits sozusagen aber das genau diese Ideologie wieder darauf führt, dass ich halt die Ursache des Versagens bei mir selber suche. Und also dieses Verhältnis zwischen dem, was eine gesellschaftliche Notwendigkeit oder eine gesellschaftliche Realität für sich beanspruchen kann, auch wenn es sozusagen nicht objektive Wahrheit in dem Sinne beansprucht, dass ich daraus den Schluss ziehen kann, dass ich selber schuld bin, sozusagen wie das zusammenhängt, das wird mich interessieren. Ist alles notiert. Und wenn ich nicht mehr der gebotenen Ausführlichkeit gleich drauf komme, dann gebe ich Ihnen gern gleich eine Kopie aus dem Diskussionsteil, wo ich da ausführlich drauf eingegangen bin. Falls nicht, aber ich bin bemüht, weil ich das für eine wichtige Frage halte, da ausführlich drauf einzugehen. Ich bastel das gerade schon im Kopf, wie ich das in den Schlussteil reinpacke. Und mache deswegen jetzt den Rogers knapp. Ist, darf man mir glauben, heutzutage die führende therapeutische Richtung. Steht mit dem Namen Rogers. Hat einen theoretischen Universalschlüssel zur Erklärung aller seelischen Schwierigkeiten des Menschen in der heutigen modernen Welt, von Prüfungsängsten über Liebeskummer bis zur Arbeitslosigkeit. Mit welchen Problemen auch immer Menschen die Gesprächstherapie aufsuchen, führt die Gesprächstherapie alle Schwierigkeiten, die der Mensch mit sich in der Welt hat, zurück auf ein im Individuum angesiedeltes Spannungsverhältnis. Die eine Seite des Spannungsverhältnisses lautet, der Mensch hat Erfolgsansprüche, die er an sich und die Welt richtet. Einerseits. Und er hat zugleich Selbstzweifel an seiner Erfolgsfähigkeit. Und diese Selbstzweifel werden dauernd genährt, dieses Negativurteil, was der über sich selbst hat, über seine Misserfolgserfahrung. Abgekürzt. Es gibt in der Sichtweise eine fehlende Übereinstimmung zwischen Selbstbild und Selbstbildideal. Ich will doch so gern ein Winner sein auf der Siegerseite dieser Gesellschaft, in allen Sphären stehen. Das ist meine Vorstellung, mein Anspruch, den ich an mich selber richte. Und wenn ich das jetzt betrachte, wie ich in der Welt stehe und wie ich drauf bin, passt das hinten und vorne nicht zusammen. Ja, das ist aber die Triebkraft. Wenn da nicht ein Spannungsfeld dazwischen steht, dann ist er ein Loser. Dann braucht er überhaupt nichts zu machen. Er entwickelt sich doch in dem Spannungsfeld. Ich halte das Spannungsfeld schon für eine ziemliche, erstens für eine Fiktion, wenn man das zweitens selber so denkt, für einen ziemlichen Fehler. Das will ich jetzt gleich erläutern. Dass man besser und so nicht denken sollte. Also, alle Probleme der Welt resultieren quasi aus einem, werden verlagert, würde ich fast so sagen, in ein problematisches Verhältnis des Menschen zu sich selbst. Der Grund des seelischen Leidens wird dann in den überzogenen Erwartungen verortet, die der Mensch gegenüber der Welt hegt. In seiner mangelnden Unzufriedenheit, in seinem Unzufriedenheit mit dem mangelnden Erfolg, in denen der moderne Mensch sich bewegt, um so eine komische Sache wie Selbstwert und Anerkennung zu erlangen. Und in denen er jetzt die ausbleibenden Siege wie wertet, als Unzulänglichkeit seiner werten Persönlichkeit. Das fasst der Rogers wunderschön zusammen in Zitat 5. Der Klient tendiert also dazu, sich bei Beginn der Therapie kritisch zu sehen, sich mehr oder weniger wertlos zu finden. Er hat eine ideale Vorstellung von sich, sieht aber das Ideal ganz anders als sein derzeitiges Selbst. Emotional verlagert sich das Gleichgewicht der Gefühle über sich selbst eindeutig zur negativen Seite. Das heißt, das Festhalten an den Erfolgsansprüchen wird ihm von der Gesprächstherapie als Unfähigkeit attestiert, er selber zu sein. Der leidet eigentlich an einem übertrieben anspruchsvollen Selbstideal. Der Mensch hat ein Identitätsproblem. Und mit dieser Generaldiagnose, mangelnde Selbstakzeptanz des erfolglosen Menschen, ja, da ist zugleich das positive Programm der Gesprächstherapie definiert. Das lautet nämlich einfach: Herstellung der Übereinstimmung zwischen Selbstbild und Selbstbildideal. Und wie kriegt man das hin, die Übereinstimmung? Es gilt jetzt das schlechte Selbstbildgefühl, das schlechte Selbstwertgefühl. Ich halte nichts von mir. Ich bin eine Nullnummer. Ganz simpel in eine positive Selbsteinschätzung, in eine genauso grundlose positive Selbsteinschätzung zu überführen und darüber eine akzeptierende, konstruktiv akzeptierende Stellung des Klienten wozu zu stiften, zu seinen Negativerlebnissen. Was immer auch dem Menschen widerfährt, das ist wirklich das erste Gebot der Gesprächstherapie. Der soll seine ganzen Erfahrungen, Empfindungen und Gefühle als Teil seines wahren Selbst akzeptieren. Das geht so ungefähr, der muss sich den ganzen Tag vorsagen. Alles, was mir passiert, ist Ausdruck meiner Individualität und verdient als Teil einer einzigartigen, unverwechselbaren Persönlichkeit prinzipielle Anerkennung und Wertschätzung. Das ist tatsächlich das Postulat, was die Selbstfindungsprozess nennen. Und diese neu gefundene Übereinstimmung mit der Gesamtheit der Erfahrung, die erlaubt es jetzt dem Individuum, den nach wie vor bestehenden, von der Gesellschaft auferlegten Lebensschwierigkeiten, ja, was entgegenzusetzen, sein neu gefundenes positives Selbstwertgefühl. Und dann kommt man viel besser mit den beschränkenden Erfahrungen klar, die an den lieben langen kapitalistischen Alltag so passieren. Und das ist auch gleichzeitig, ist das Rätsel geklärt jetzt, dass des Therapieziels, was die Gesprächstherapie als allgemeine Problemlösungskompetenz definiert. Das soll nämlich, man kann es kaum glauben, dem leidgeplagten Individuum die Perspektive eröffnen, mit jeder gegenwärtigen wie zukünftigen Problemlage fertig zu werden. Jetzt kommt der Hammer, ohne sich mit dem konkreten Problem überhaupt beschäftigen zu müssen. Das lest man nach in Zitat 6. Der personenbezogene Ansatz zielt direkt auf die größere Unabhängigkeit und Integration des Individuums ab, statt zu hoffen, dass sich diese Resultate ergeben, wenn der Berater bei der Lösung des Problems hilft. Igitt. Das Individuum steht nämlich im Mittelpunkt der Betrachter und nicht das Problem. Das Ziel ist es nicht, ein bestimmtes Problem zu lösen, sondern dem Individuum zu helfen. Zu helfen, sich zu entwickeln, ja, so dass er mit dem gegenwärtigen Problem und mit späteren Problemen auf besser integrierte Weise fertig wird. Ja, wenn nämlich Zitat 7 das Gutsein oder Schlechtsein einer Erfahrung oder eines wahrgenommenen Objekts nichts ist, was dem Objekt innewohnt, sondern ein Wert, den es, das Individuum, ihm, dem Objekt beimisst, ja, dann besteht die Lösung aller Probleme schlicht und einfach darin, in einem Wechsel der Bewertung. Ja, wenn der Grund aller seelischen Leiden nur darin liegt, dass der Klient eine falsche Anspruchshaltung an die Welt hat, ja, dann findet eben jedes Problem seine Bewältigung darin, ja, dass sich der Klient eben ein anderes, nämlich positives Bild von sich und der Welt zulegt. Und das ist auch die Persönlichkeitsentwicklung, zu dem der Rogers mit seiner Therapie verhelfen will. Die besteht dann darin, mit allen Widrigkeiten des Lebens, insbesondere mit den objektiven Beschränkungen, die ihm dauernd auferlegt sind, damit fertig zu werden, dass er diese objektiven Beschränkungen als ein unverrückbares Faktum interpretierend, das in seine wertvolle Persönlichkeit mit einbaut. Krankheit, Arbeitslosigkeit, Prüfungsversagen oder Eheprobleme, so soll man sich den ganzen Tag sagen. Ach, das gehört, weil sie Teil meines eigenen Erlebens sind. Einfach mit zu meiner werten Persönlichkeit. Das versteht sich übrigens vor selbst, dass im Rahmen dieses seltsamen Selbstfindungsprogramms jedwede Form irgendwie einer sachlichen Befassung mit der Natur des Problems, der Schwierigkeit, mit denen der arme Mensch sich da rumschlägt, die sind geradezu als Störfaktor ausgeschlossen. Beziehungsweise, wenn das Problem vorkommt, dann nur als Anknüpfungspunkt, um diese Integrationsidentität hinzukriegen, diese allgemeine Problemlösungskompetenz. Deswegen sind alle Ratschläge, die der Therapeut erteilt, niemals auf die Bewältigung der Alltagssorgen gerichtet, mit denen man sich rumschlägt. Umgekehrt, sobald der Patient das zur Sprache bringt, was ihn quält, dann werden die geradezu systematisch aus dem Beratungsgespräch verdrängt, weil das den ganzen Beratungszweck einfach stört und behindert. Zum Zwecke nämlich dieses Erwerbes dieser universell anwendbaren neuen Problemsicht, wonach alles Leiden des Subjektes auf eine falsche, nicht akzeptierende Stellung zu sich und der Welt zurückzuführen ist, da muss der Mensch geradezu davon abgebracht werden, den Grund seiner Schwierigkeiten in Objekten oder Personen außerhalb seines Selbst zu suchen. Und das hat auf wunderbare Weise wieder ein führender Gesprächstherapeut, Herr Minsel, in Zitat 8 zum Ausdruck gebracht, für den Fall, dass man es mir nicht glauben sollte. Vermeiden Sie es in Ihren Antworten, das ist ein Ratschlag an die Therapie, das Objekt aufzugreifen, welches vom Klienten affektiv besetzt ist. Der Klient setzt sich meist mit irgendeinem Gegenstand, einer Person etc. auseinander. Diese Objekte erlebt er als problematisch. Wenn Sie in Ihrer Antwort diese Objekte aufgreifen, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass der Klient darüber weiterspricht. Er differenziert dann nicht seine Empfindungen diesen Objekten gegenüber. Besser ist es, diese Objekte, Gegenstände, Personen möglichst unspezifisch auszudrücken oder ganz wegzulassen. Ja, wer jetzt sich diesen therapeutischen Ansinnen öffnet und sich bescheinigt, wenn es klappt, dass er selber mit seiner Unzufriedenheit über seine Lage in der Welt der Grund aller Probleme selber ist, ja, dann hat er sich tatsächlich einen Königsweg eröffnet zur Lösung aller gegenwärtigen wie zukünftigen Probleme. Und er lautet einfach: Ich befolge die Devise, was nützt es mir, wenn ich unzufrieden bin? So stellt er sich zu allen Widrigkeiten, die ihm hier und jetzt widerfahren, und bekennt sich zu ihnen als Bestandteil seiner Selbstverwirklichung. Weswegen dann auch der Therapeut nicht müde wird, dem Klienten seine Wertschätzung und Akzeptanz zu übermitteln. Und kein Wunder, dass im Zitat 9 dieser Gebrauchsanweisung das Wort selbst ungefähr 15 Mal vorkommt. Die Selbstachtung, das Selbstwertgefühl, das Selbstvertrauen, die Selbstakzeptierung und das Selbstkonzept des Gesprächspartners werden erheblich durch die Achtung, Wärme des Helfers gefördert. Dadurch, dass der Gesprächspartner Achtung und Akzeptierung erfährt, akzeptiert, achtet und mag er sich zunehmend mehr. Diese Demonstration der positiven Wertschätzung und der emotionalen Wärme des Therapeuten für den Klienten, das ist überhaupt das Gestaltungsmittel der Gesprächstherapie. Eben um den Patienten auf diese programmatische Zielsetzung der Selbstachtung und Akzeptierung der eigenen Person, egal was die im Kopf hat und was die will, zu verpflichten. Diese unbedingte Wertschätzung, die der Therapeut seinem Klienten erweist und die sich im akzentuierten Nachplappern, nennt man auch Widerspiegeln, der Aussagen des Klienten äußert, dient zu nichts anderem, als dem Klienten zurückzuspiegeln, dass es alleine auf sein Selbst ankommt, dass er in sich, Zitat Rogers, nicht aufgeführt, riesige Hilfsquellen, für das er sich selbst verstehen, für die Änderung seines Selbstkonzeptes hat. Ja, und diese Hilfsquellen können angezapft werden, so fährt Rogers in einem ebenfalls nicht aufgeführten Zitat fort. Die können angezapft werden, wenn nur ein bestimmtes definierbares Klima von hilfreichen psychologischen Haltungen hergestellt werden kann. Ich glaube zuerst, dass dieses Klima umso wirkungsvoller sein wird, je mehr die helfende Person echt ist, je höher sie die andere schätzt. Das heißt, Zitat 10, die Klientin wird von ihnen akzeptiert und angenommen, unabhängig davon, was die Klientin äußert, was die Klientin gerade von sich gibt. Dieses uneingeschränkte Akzeptieren ist ebenso unvereinbar mit einer wertenden Abneigung oder Missbilligung ausdrückenden Stellungnahme wie mit einer nur selektiv, je nach Gesprächsinhalt, ausgedrückten Wertschätzung. Das heißt im Klartext, über die geheuchelte, inhaltsleere Achtung des Therapeuten gegenüber dem Klienten und dessen Äußerung, egal welchen Stuss der von sich gibt, soll eine ebenso inhaltsleere Selbstachtung und Selbstakzeptanz beim Klienten erzeugt werden. Zitat 11 bringt dies fast parodistisch wieder auf den Punkt, ein Selbstzeugnis. Die der Klientin entgegengebrachte unbedingte Wertschätzung macht es möglich, dass diese sich mit all ihren Gefühlen, Gedanken und Bewertungen kennenlernen kann. Auf dieser Entdeckungsreise zu sich selber kann die Klientin schrittweise immer mehr Erfahrungen in ihr Selbstbild integrieren. Das führt zu einer größeren Selbstachtung und Akzeptierung der eigenen Person. Mit Selbstachtung sind die persönlichen Gefühle, die Achtung und Wertschätzung gemeint, die eine Person für sich selbst empfindet. So, jetzt komme ich fast zum Ende mit Rogers. Selbstredend ist diese viel gerühmte soziale Feinfühligkeit, die dem Gesprächstherapeuten nicht in die Wiege gelegt worden, sondern vielmehr sind Erwerb und Perfektionierung einer derartigen, jetzt kann man mit Fug und Recht sagen, widerlichen Charaktermaske, das Ergebnis einer langwierigen, intensiven Ausbildung. Ja, gerade nämlich, weil die Echtheit nicht als berufsmäßig antrainiert wirken darf, muss man umso mehr dafür trainieren, dass man es dann auch hinkriegt. Denn der Erfolg der Therapie, der steht ja geradezu mit der Glaubwürdigkeit des Therapeuten, der an seiner Person die erforderlichen Attribute und Attitüden erst noch herstellen muss. Vom ruhigen, einschmeichelnden Tonfall bis hin zum warmen, offenen Blick hat der Gesprächstherapeut ja in seiner ganzen Person das Anforderungsprofil des abgrundtiefen menschlichen Verständnisses für alle menschlichen Schwächen zu verkörpern. Ja, um eben dem Klienten zum Erwerb dieser hübschen Integrationsidentität verhelfen zu können. Ja, und mit diesem neuen Bewusstsein ausgestattet, da lassen sich dann wirklich alle Niederlagen im Privat- und Berufsleben ganz prächtig aushalten, indem man sich eben zu den Niederlagen als geborener Loser bekennt, als Teil des eigenen Selbst. So, jetzt komme ich tatsächlich zum Schlussteil. Die Untersuchung der Leistung der Gesprächstherapie, wie ich sie eben vorgenommen hat, die zeigt nämlich exemplarisch auf, wozu überhaupt die psychologische Betrachtungsweise der Welt nutzt, welchen Nutzen die stiftet. Diese Nützlichkeit, die besteht da drin, dass diese Wissenschaft mit ihren Hilfsangeboten erfolgreich ein elementar falsches geistiges Bedürfnis der bürgerlichen Subjekte befriedigt. Das Bedürfnis nämlich, in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, die so eingerichtet sind, dass die Mehrheit der Leute in ihnen als Loser fungiert, ausgerechnet in diesen gesellschaftlichen Verhältnissen, diese als seine Heimat zu begreifen, in der zurechtzukommen, sich in denen bewähren zu wollen. Anders ausgedrückt, die befriedigt das völlig falsche Bedürfnis nach Selbstwert und Anerkennung. Der psychologisch verbildete Mensch nämlich, der entsprechend dieser Empfehlung alle Abteilungen des bürgerlichen Lebens als Bewährungsfeld für die eigene Erfolgstüchtigkeit betrachtet, der macht sich nämlich wirklich auf diese Weise ganz geistig frei von der Befassung mit den ökonomischen und politischen Interessen, wo er der Dödel von ist, deren Zwecke er zu dienen hat, für deren Erfolg er als Arbeitnehmer, Steuerzahler, Soldat, Erziehungsberechtigter und so weiter einzustehen hat. Zufriedenheit erlangt ein psychologisch verbildeter Mensch umgekehrt darüber, dass er jetzt seine persönlichen Erwartungen an die Welt, eben an deren harte Realitäten anpasst. Indem er das jetzt sagt, das ist eine einzige Bewährungsprobe für mich. Und die Erfüllung dessen, was ich tun muss, das ist die Verwirklichung von mir selber. Wer jetzt nämlich nur noch von dem Wunsch beseelt ist, von der gesellschaftlichen Umwelt den Wert der eigenen Person bestätigt zu halten, glücklich ist, sich als Hartz-IV-Arbeitsloser für die Gesellschaft zum 1-Euro-Job nützlich zu machen, ja, dem ist wirklich nicht mehr zu helfen. Der ist umgekehrt von einem ganz grundsätzlichen Verständnis für alle Zumutungen erfüllt, die im Staat und Ökonomie des demokratischen Kapitalismus auf den verschiedenen Kampffeldern seines Lebens auferlegen. Wer sich dieses Menschenbild der Psychologie zu eigen macht, mit psychologisch gebildetem Sachverstand, staatlich organisierte Kriege als Ausdruck von menschlicher Aggressivität zu werten weiß, wer die Verteilung der Bürger auf die Hierarchie der Berufe von Hilfsarbeiter bis zum Professor als mehr oder weniger gerechtes Spiegelbild, Chancengleichheit des unterschiedlich ausgeprägten individuellen Leistungsvermögens interpretiert. Wer die Pflege des guten Glaubens an sich selbst als erste Erfolgsbedingung im Leben sich auf seine Fahnen geschrieben hat, ja, der erfüllt tatsächlich dann in ganz idealer Weise das Anforderungsprinzip, das Anforderungsprofil eines demokratisch-kapitalistischen Staatsbürgers. Als so gestreckte Lebenshilfe zum Erwerb von Selbstwert und Anerkennung, da hat tatsächlich, jetzt komme ich zur Einlösung der Programmatik des Untertitels, da hat tatsächlich die Psychologie im späten 20. Jahrhundert verdientermaßen der Religion den Rang abgelaufen als Opium des Volkes. Die Verheißung der Psychologie ist ja nicht wie bei der Religion darauf gerichtet, ich stelle einen komfortablen Platz im Jenseits als Belohnung für ein gottgefälliges, in der Regel arbeits- und entbehrungsreiches Leben in Aussicht. Nein. Sondern, was die Psychologie verheißt, ist ein diesseitiges Versprechen auf personale Befriedigung. Und diese personale Befriedigung heißt ja nichts anderes als das Ideal der Selbstverwirklichung. Und dieses Ideal, das verheißt, das verspricht jetzt Versöhnung des Subjektes mit einer wie als selbstverständlich, als widrig unterstellten äußeren Welt, der es jetzt das individuelle Lebensglück abzuringen gilt. In dieser Optik ist die Welt nichts anders als ein ganzes Reich von goldenen Möglichkeiten für das Subjekt, um in ihr Glück und Zufriedenheit zu finden. Dazu freilich, ja, da muss sich das Subjekt eben den Erfordernissen der Realität anpassen. Das muss situationsbedingt reagieren, das muss sich möglichst flexibel anpassen, das darf sich keine überzogenen oder realitätsfernen Ziele setzen, das muss möglichst planvoll mit dem eigenen Trieb haushalten, mit dem Ich und dem Über-Ich und den Motivationen umgehen. Und dann besteht eben das fragwürdige Besprechen der Psychologie ganz darin, in die Befriedigung des Subjekts erfolgt via, durch eine möglichst optimale Anpassung an die Erfordernisse der bürgerlichen Konkurrenzgesellschaft. Befriedigung durch Anpassung heißt dann die neue Devise. Und für dieses, würde ich mal sagen, sehr selbstbewusste Untertanenbedürfnis, sein Bewusstsein an den Erfordernissen des gesellschaftlichen Seins dieser Gesellschaft auszurichten, ja, da liefert die psychologische Denkweise wirklich das adäquate geistige Rüstzeug. Die psychologische Weltanschauung, die hält tatsächlich ein klassenübergreifendes Deutungsangebot, nicht nur für die Loser, sondern auch für die Winner bereit, das den ganzen Menschen, die in dieser Gesellschaft leben, ihr ganzes Agieren und Mitmachen als das alleinige, wohlbegründete Werk ihres Willens erscheinen lässt, als hätten die selber sich diese gesellschaftlichen Verhältnisse ausgesucht und seien ihr Subjekt. So sieht das dann aus. Darauf beruht der durchschlagende Erfolg der psychologischen Betrachtungsweise des modernen Bürgers. Dass umgekehrt, dass sein ganzer Erfolg darin besteht und seine Selbstverwirklichung, den Ansprüchen dieser Gesellschaft gerecht zu werden und darin sein individuelles Glück und seine Zufriedenheit zu finden. Und das nenne ich das moderne Opium des Volkes. Und jetzt komme ich schon fast zu den Konsequenzen. Wer sich auch nur einen Moment mal unbefangen mit der psychologisch verfremdeten Realität freiheitlicher Lebensverhältnisse befassen würde, ja, für den wäre unweigerlich das Ende der psychologischen Weltsicht eingeleitet. Wer sich mal praktisch um seine Belange in der Welt kümmern würde, ja, der käme nicht herum, an die Stelle der psychologischen Selbstbespiegelung seiner Innenwelt mal die theoretische Klärung des Zustandes der Außenwelt zu setzen, sich mal mit den Fortschritten von Geschäft und Gewalt, von Arbeitsmarkt und Krieg, der EU und was es alles auf der Welt gibt, für das der hiesige Bürger seine Arbeit und seinen Kopf hinzuhalten hat, mal näher zu beschäftigen, der müsste diese Fragen auf seine höchstpersönliche Agenda setzen. Und insbesondere dazu wollte die Kritik der Psychologie mal ein bisschen anstiften. Damit bin ich mit dem Vortrag erst einmal zu Ende gekommen. Ich vergesse nicht, die Diskussionsbedürfnisse, die da noch im Raum stehen, gleich zu befriedigen. Ja, es kann. Sicher. Sie haben sich in Ihrem Vortrag sehr oft immer auf die gesellschaftlichen Beziehungen, also Bedingungen bezogen. In der Sache würde ich Ihnen auch recht geben. Ich glaube, dass alle Gesellschaften, die kapitalistische, die Sie jetzt beziehen, unsere aktuelle, wie auch alle anderen, unsere, die wir vorher auch erlebt haben, hat immer gewusst, dass die Psychologie natürlich eine Wirkung hat und dass man mit Hilfe mit dem Pferdchen der Psychologie Interessen verwirklichen kann, die eigentlich nicht unbedingt immer im Interesse des jeweiligen Menschen sind, sondern in Form dieser herrschenden Gesellschaft, die da gerade so existiert. Diese Gefahr besteht wirklich, dass man den Menschen glauben macht, dass das also wirklich gut ist, was da alles läuft und dass es eigentlich im eigenen Interesse ist und dass ich selber eigentlich nur mich an die Gesellschaft anpassen kann. Diese Gefahr besteht wirklich. Aber das wird meiner Meinung nach jetzt bedeuten, verstehe ich Sie da richtig, man müsste eher daran denken, die gesellschaftlichen Bedingungen zu ändern, als versuchen, sich denen anzupassen oder sich zu unterzuordnen. Wäre das ein Aufruf, den ich dahinter sehe, das als Ausweg zu diesem Dilemma, dass ich einfach mir einreden, ich bin schuldig, sondern ändere die Gesellschaft lieber. Lass dir nicht einreden, du bist Schuld oder ändere lieber. Ändere die Bedingungen, die um dich herum sind. Fühle ich mich relativ gut drin zusammengefasst. Und das wird natürlich voraussetzen, dass man die ganzen falschen ideologisierenden Verkleisterungen der gesellschaftlichen Wirklichkeit, wie beispielsweise die Ideologie der Chancengleichheit, mal auseinandernimmt. Was die eigentlich ist. Nur einen Zungenschlag habe ich noch drin gehört. So will ich nicht verstanden werden. Die Nützlichkeit der Psychologie beruht nicht darauf, dass die instrumentell jetzt von den herrschenden Instanzen eingesetzt worden ist, um die Hirne zu vernebeln. Nein, sie wird aber genutzt. Sie wird genutzt dazu. Ja. Ihr einziger Nutzen besteht darin, unabhängig davon, dass die Akteure dieses Treibens die schönsten menschenfreundlichen Absichten haben. Also das ist oft teilweise missverstanden worden, auch in einer Buchrezension, als hätte ich quasi gesagt, die Psychologie ist ein Auftragswerk der Staatsgewalt. Nein, würde ich niemals. Nein, das. Nee, bei Ihnen nicht. Nein, das wollte ich nicht. Wollte ich nicht sagen. Allerdings ist nicht durch die Psychologie besteht, ist sie nicht umfangreicher als. Ich würde da wirklich recht geben, sagen, in diesen Sachen ist da wirklich eine Gefahr und das muss jeder Bürger muss da sehen, dass er sich da durch die Psychologie in diesem Fall nicht davon abbringen lässt, über wirkliche gesellschaftliche Bedingungen nachzudenken. Ja, also das, da würde ich Ihnen, also unbedingt, aber die Psychologie hat ja noch ein anderes, ein weiteres Umfeld. Ja. Es geht rein zwischenmenschliche Sachen, es geht um Dinge, die zwar weitläufig, hat es immer wieder mit der Gesellschaft zu tun, das ist klar, aber es gibt doch da Betätigungsgefälle, die im sozialen, im menschlichen Leben hinausgehen. Und ich glaube, dass doch da die auf dem Gebiet die Psychologie schon sehr viel leisten kann und auch leistet, dass die Psychologie sich selber manchmal selber auf den Füßen steht und auch Psychologen untereinander, wenn da zu viele aufeinander sind, also da kommen manchmal auch sehr seltsame Sachen raus, ja, das ist sicher war. Aber gerade außer diesen rein gesellschaftlichen, das meine ich, ob sie ihnen nicht da doch eine gewisse Bedeutung zukommen und wenn nicht, wie wäre die dann zu ersetzen? Deswegen habe ich auch, als hätten Sie mir einen Brief geschrieben, als letzten Punkt des Diskussionsteils eine Frage aufgeworfen, rationelle Psychologie, was ist das? Ist so etwas denkbar wie eine vernünftige Psychologie? So, da würde ich erstmal sagen, ja. Da würde ich erstmal sagen, ja, aber ich werde wahrscheinlich jetzt wieder Enttäuschung stiften. Eine vernünftige Psychologie würde die Gesamtheit des Denkens und Handelns der Menschen in dieser Gesellschaft erklären, immer aus den subjektiven Zwecken, aus dem, was die Leute im Kopf haben. Die würde immer ganz hautnah an den Handlungsgründen bleiben. Das ist ja eine Aufgabe, tatsächlich mal zu erklären, warum gibt es Schulamokläufer? Warum gibt es Ausländerfeindlichkeiten? Nur soll man jetzt, die bürgerliche Psychologie kann das deswegen nicht, weil die ja Fan des Wirkungsgedankens ist. Also eine rationelle Psychologie im Kapitalismus heißt das Ensemble allen Denken und Handelns von dem, von der Wirkkraft der Ideologie der Chancengleichheit, bis dazu, wie Leute darauf kommen zu sagen, Arbeitslosigkeit ist die Folge des Arbeitsplatzklaus der Ausländer, bis hin zu Phänomenen wie der Magersucht oder des Selbstmordes zu betrachten. Das macht eine rationelle Psychologie, aber die erklärt das niemals. Die erklärt das aber alles als Akt von Wille und Bewusstsein. Und da ist viel zu tun. Weil die Erklärung der bürgerlichen Psychologie sind ja alles systematische Fehlerklärungen. Da ist viel zu tun, das korrekt zu erklären. Aber niemals als Determinationszusammenhang. Und getrennt davon ist es natürlich eine Sache, losgelöst von der Gesellschaft, mal zu klären, mal zu unterscheiden, die verschiedenen Formen des Denkens. Was ist ein Gefühl? Was ist eine Wahrnehmung? Das gibt es ja in allen Gesellschaften. Da weiß die heutige Psychologie, obwohl der Hegel das vor 200 Jahren alles weitgehend hingeschrieben hat, die kriegt das immer noch nicht mal diese Sachen kriegt sie hin. Und eine rationelle Psychologie würde ja immer, wenn sie sich ernst nimmt, bei der Befassung mit den Bewusstseinsinhalten immer auf die Gesellschaft zurückkommen, in der und über die Leute sich ihre, jetzt sage ich es mal elitär, zumeist falschen Gedanken machen. Und das alles ist eine rationelle Psychologie. In dem Sinne meine ich sie auch zu betreiben, ein bisschen. Aber deswegen, weil es sowieso keine andere gibt bislang als die bürgerliche Psychologie, habe ich dem Buch den Titel gegeben, Kritik der Psychologie. Damit sollte diese Programmatik einer vernünftigen natürlich nicht über Bord geworfen werden. Deswegen sah ich mich genötigt, diesen kleinen Anhang zu schreiben. Was täte eine rationelle Psychologie? Aber die würde notwendigerweise, wenn sie sich ernst nimmt und die ganzen Bewältigungsformen und Leidensformen am kapitalistischen Alltag, die Leute drauf haben, ernst nimmt, müsste die notwendigerweise zur Kritik der gesellschaftlichen Verhältnisse führen. Den Übergang müsste die machen. Ja, ich habe ja das Problem, dass ich A, das Buch nicht gelesen habe, B, bin ich kein Kenner der Studien zum autoritären Charakter. Mein Verständnis der kritischen Theorie war jetzt immer, dass sozusagen genau das geleistet werden soll. Also dass es nicht darum geht, irgendwie zu erklären, wie die Menschen aus subjektiven Gründen an der Gesellschaft scheitern, sondern inwieweit Gesellschaft sozusagen die Menschen in eine bestimmte Richtung verstümmelt, dass halt also aufgrund dem, was sozusagen an Sachzwängen real existiert und zu dem man sich ja verhalten muss, darum kommt man ja nicht herum in dieser Gesellschaft, dass aufgrund dessen sozusagen auch ein bestimmtes Bewusstsein nahegelegt wird, was sich unmittelbar nur an diesen Sachzwängen orientiert, sozusagen nicht dahinter schaut, sozusagen, und darüber Aufklärung zu geben. Und das eben genau, indem man sich anguckt, wie scheitern die Menschen an diesem Bewusstsein und dann erklärend anzusetzen, warum scheitern sie mit diesem Bewusstsein an dieser Gesellschaft und müssen das noch als ihr eigenes Scheitern verstehen und so weiter und so fort. Wenn die kritische Theorie das machen würde, wäre ich ja glatt ein Fan davon. Wenn man sich ihre Erklärung ansieht, tut sie das gerade nicht, sondern erklärt tautologisch, erklärt sie die Unterwerfung oder die Verhältnisse als Äußerung eines im Menschen selber angesiedelten Unterwerfungsbedürfnisses, was seinen Grund wieder hat in dem Walten von Ich, Es und Über Ich. Das kann man alles im dritten Kapitel dann nachlesen, wie das geht bei dem Adorno. Ich will nochmal eine andere Passage aufgreifen, das auch zusammenkriegen mit dem zum Teil mit dem Teil der Frage, die vorhin kam, die noch nicht ganz beantwortet ist. Dass die Verhältnisse das sehr, sehr nahelegen, in einer gewissen, siebelianen, affirmativen Weise über sich zu denken. Da bin ich der Letzte, der das bestreiten würde. Dass aber deswegen das affirmative Denken die Wirkung oder die Folge wäre, dieses sehr drängenderischen Angebots, das würde ich bestreiten. Höre ich da auch nicht raus, sondern man muss nachziehen, wie jetzt tatsächlich der Mensch aus der in dieser Gesellschaft aus den ihm aufgeherrschten Sachzwängen, in denen er in dieser Gesellschaft leben muss, den Schluss zieht. Ja, wenn ich denn jetzt in diesen Verhältnissen leben muss, ja, dann betrachte ich sie einfach als mein Mittel, obwohl sie das objektiv gar nicht sind. Und jetzt muss ich eine kleine Korrektur anbringen. Man muss nicht das Kapital gelesen haben. Man muss nicht großer Analytiker sein, um als ganz normaler Arbeitsmann den unaufhebbaren Gegensatz zwischen seinen Lebensinteressen und den Interessen von Wirtschaft und Staat mitzukriegen, für die man tagtäglich einzustehen hat, an denen man sich ruiniert. Man muss nichts wissen über den Wert und den Gebrauchswert, aber dass die Arbeit ein Mittel ist für die Gegenseite, dass Arbeitsplätze die abhängige Variable sind vom Gewinn, dass das Arbeiten müssen in dieser Gesellschaft nicht für die eigenen Lebenszwecke geschieht, sondern zur Vermehrung des Kapitalreichtums, dass man als Staatsbürger dauernd für die Erfolgsbedürfnisse der politischen Gewalt einzustehen hat. Das kriegt jeder, jeden Tag am eigenen Leib mit. Da bedarf es schon einer theoretischen Leistung, jetzt sage ich es mal freudianisch, das zu verdrängen und sich jetzt die Rolle als dienstbarer Geist für fremde Interessen so zurechtzulegen und alle Lebensverhältnisse und Einrichtungen dieser Gesellschaft so umzuinterpretieren, als seien die eigentlich Einrichtungen für das eigene Wohlergehen. Und das ist nicht Produkt der Zwangsverhältnisse. Das ist ein Werk der theoretischen Eigenleistung, der Individuum auf der Basis der Zwangsverhältnisse, aber beruhend auf dem Willen, in diesen Verhältnissen, auf Gedeih und Verderb, sein Glück zu finden. Sind wir uns einig? Ja, entwerfen Sie doch bitte mal eine Gesellschaft, wo Sie meinen, dass es keine psychischen Fragen mehr geben braucht, weil das alles harmonisch miteinander harmoniert. Ich werde mich hüten, ich beschränke meinen Erklärungsanspruch, dass ich die Psychopathen in dieser Gesellschaft, aus dieser Gesellschaft und den verrückten Gedankenleistungen der Leute erkläre. Damit will ich nicht sagen, dass in einer anderen vernünftigen Gesellschaft Psychopathen ausgeschlossen werden. So vermessen wäre ich nicht. Ich kann nur sagen, diese, die hier rumlaufen, haben den Grund in den Mechanismen und Funktionsprinzipien dieser Gesellschaft. Dass das umgekehrt heißt, dass ein Schulamokläufer ausgeschlossen ist, So vermessen bin ich nicht. Aber der, der hier rumläuft und der letztes Jahr im Erfurt rumläuft, den kann ich aus den Zwecken der Schule und den falschen Selbstwertschlüssen des Amokläufers lückenlos erklären. Das ist doch schon was. Und daraus folgen nämlich dann Schlussfolgerungen, nicht Alternativen. Wenn man überhaupt was dran ändern will, dass es solche Phänomene gibt, dann muss man schon mal die Schule und ihren Zweck ändern, dann muss man das Leistungslernen, die Selektion abschaffen und dann muss man umgekehrt eine Gesellschaft abschaffen und deren Zwecke, die so eine Sorte von Schule braucht. Was machen wir bis dahin, die bis dahin schon eine Frage getragen haben? Denen gibt man ganz vernünftige Ratschläge, wenn die Verrücktheit von ihnen darin besteht, dass sie falsche Schlüsse gezogen haben, falsche Gedanken gezogen haben, dann hat man das Kernerwerk vor sich, den Leuten zu versuchen, mit vernünftigen Argumenten das auszutreiben. Das ist keine Garantie, aber der einzige mögliche Erfolgsweg. Das macht man damit. Und dann bleibt man aber immer dabei, beim Denken und Handeln der Leute, dass die nicht zu sehen als Ausführungsorgan dahinterliegender Zwecke, Triebe, die sie handeln lassen, sondern das sind Subjekte, die haben Fehlschlüsse gezogen, die haben falsche gedankliche Verknüpfungen gemacht. Und da muss man ganz liebevoll im Detail den geistigen Verrenkungen des leidenden Psychosubjekts nachsteigen. Nein, die führen das zurück auf. Und jetzt haben wir erlebt, der Freud macht das nicht, der Rogers macht das nicht. Und die Psychologie, die tatsächlich nichts anderes macht, die damit auskäme, ohne eine Welt hintergründiger Determinanten, die die Menschen so handeln lässt, wie sie handelt, die habe ich leider noch nicht gesehen. Ich kenne allerdings einige Psychologen, die werfen all das über Bord, was die Schulpsychologie erzählt und macht das, was ich rationelle Psychologie nennen würde. Aber die, bitteschön, sind doch kein Kronzeuge für die Disziplin. Die handeln ja wieder die Regeln der psychologischen Kunst. Daraus kann man also kein Argument machen für die Psychologie. Können Sie sich eine Gesellschaft vorstellen, in die Psychologie, sagen wir mal so, nicht wirken lassen könnte oder ersetzen, nicht ersetzen, das wollen Sie nicht hören, das weiß ich, aber wo man sagen will, hier ist sie nicht, hier hätte sie keine Chance oder hier wäre wären die gesellschaftlichen Bedingungen so gegeben, ja, dass jeder selbstbewusst sein Leben gestalten kann, ohne sich da irgendwo was vormachen zu müssen. Habe ich doch eigentlich eben schon entwickelt. Also eine Gesellschaft. Gibt es die schon mal? Gab es die schon mal? Oder gibt es die? Oder ist es eine? Müsste man sie? Ich glaub's auch nicht. Aber das wäre kein Argument gegen Sie. Nein. Man müsste ja, ist ja ganz simpel. Wenn die Gesellschaft so eingerichtet ist als Konkurrenzgesellschaft, wo notwendigerweise der materielle Misserfolg von 85% der Leute feststeht. Und nur die Frage noch ist, Chancengleichheit, wer denn jetzt auf welchen Rängen der feststehenden Hierarchie landet? Ja, dann ist mit der Abschaffung so einer Gesellschaft schon mal ziemlich die Grundlage für Psychos entfallen. Aber fertig. Wir hatten ja auch schon mal eine Gesellschaft, die sich das auf die Fahnen geschrieben hatte, diese Rangfolgen auseinander nicht zu haben. Ja, das Gleiche, die Menschen gleich zu betrachten, also kein Privateigentum, vom Gleichheitsprinzip her, ja. Gerechtigkeit, Gleichheit und dergleichen mehr. Ja, leider. Dort, ja, das hat es gegeben. Man hat auch die bürgerliche Psychologie von uns, von dieser Seite hier, auch entsprechend ähnlich kritisiert, wie Sie es tun. Nee. Man hat auch gesagt, die Psychologen, die westlichen Psychologen sind also reine Manipulatoren, die wollen die Leute nur dumm machen und wollen sie brav bei Laune halten und gehen nicht an die gesellschaftlichen Probleme ran. Das habe ich also auch schon noch im Ohr. Allerdings, das hat man sich ja so nicht gemacht, aber man hat natürlich auch hier die Psychologie ähnlich in anderer Beziehung auch wieder missbraucht. Ja, also es gibt gebraucht. Gut. Ich sage missbraucht. Ja, gut. Haben wir da eine unterschiedliche Meinung. Ich glaube eben, man kann sie missbrauchen. Ja, und das hat man auch, obwohl dieses gesellschaftliche Widersprüche dort, sag mal, es gab sie auch, aber nicht so extrem waren, wie sie ein paar Mal angeführt haben, gab es auch dort diese Varianten, dass man also die Psychologie sehr als zur Manipulation genutzt hat und den Wunsch eigentlich auch, dass also dieses Bild, was sie eigentlich so auch da nicht zustande kam. Ganz knapp. An der Stelle wäre jetzt fällig, dass man sich mit der realsozialistischen Gesellschaft der DDR und UdSSR beschäftigen würde. Und dann würde ich den ganzen Abend erzählen, was für eine unsinnige Form der Planwirtschaft, eine absolute Widersprüche, die errichtet haben, mit allen möglichen gesellschaftlichen Widersprüchen. Und dann würde ich auch loslassen, dass wer Werte verwirklichen will, wie Gleichheit, auch einen Fehler macht. Da würde ich auch nichts von halten. Also ich würde hier dann tatsächlich auch eine ziemlich radikale Kritik des realen Sozialismus vom Stapel lassen, aber das wäre ein ganz anderes Thema. Rolle der Psychologie. Die haben eine Sorte gehabt eines marxistischen Wirkungsgedanken, der genauso verkehrt ist. Nämlich die Widerspiegelungstheorie. Das gesellschaftliche, das Bewusstsein ist nichts anderes als die Widerspiegelung des gesellschaftlichen Seins. Ist genauso verkehrt. Da hat man den Marx falsch verstanden. Das habe ich auch in Punkt 3 jetzt im Nachtrag zum Buch geschrieben. Die sagen ja quasi, was die Menschen denken, ist das pure Abziehbild, die Widerspiegelung der Verhältnisse. Widerlegt sich doch unmittelbar, dass in einem demselben gesellschaftlichen Verhältnis die Leute sehr unterschiedlich über sie denken. Widerlegt sich darin schon. Es gibt heute noch Varianten von Marxisten, die sagen, die Leute können gar nicht anders als notwendig falsch denken. Die widerlegen sich schon darin, dass sie die Behauptung aufstellen. Da müssen sie ja sowieso der notwendig, die selber definieren sich ja als Durchblicker, die anscheinend die gesellschaftlichen Verhältnisse erkannt hätten. Bei dem Marx, wenn man den richtig liest, ist es ganz anders gemeint. Wer sein Bewusstsein von den gesellschaftlichen Verhältnissen, in dem er lebt, bestimmen lässt, der macht einen verhängnisvollen Fehler. Das ist eine Kritik. Der Spruch, das Sein produziert das Bewusstsein, ist recht verstanden eine Kritik an den Leuten, die falsch denken und nicht eine Entschuldigung, wie sie von modernen Linken immer gebracht wird, die das falsche Lohnarbeiterbewusstsein als notwendige Folge der Lebensumstände bestimmen, in denen sie leben. Und diese Sorte von Psychologie ist in der UdSSR besonders betrieben worden und von der würde ich genauso wenig was von halten wie von der bürgerlichen. Sie ist nichts anderes als eine andere Form des Determinationsgedankens. Nur, dass anstelle von Trieben da jetzt Klassenverhältnisse der Determinator sind. So als Resümee Ihrer Ausführungen heute Abend habe ich mich teilweise manchmal gefragt, ob Sie sich wirklich sicher sind, wie Psychologen überhaupt ihre Erkenntnisse gewinnen, tatsächlich. Denn ich habe heute Abend sehr viel Philosophie gehört, ich habe sehr viel Soziologie gehört, aber ich habe nur sehr, sehr wenig Psychologie gehört. Und es ist eben nicht so, dass Psychologen im stillen Kämmerchen sitzen und ihre möglichst tautologischen Theorien entwickeln oder möglichst logisch wahre Sätze, die sie nicht widerlegen können, und dann halt selbstgefällig sagen, ich habe jetzt mir das erklärt und damit ist der Fall abgeschlossen. Heutzutage sind 90% der Psychologie doch nur Forschung und es ist nun mal eine empirische Wissenschaft. Ja, eben, habe ich doch kritisiert. Und Grund und Boden, Korrelationslogik, ist doch erledigt. Ja, dazu komme ich später auch noch. Aber es ist doch so, dass Psychologen nicht Dogmen aufstellen und die dann für sich behalten, sondern dass sie Hypothesen aufstellen und die in Studien überprüfen. Und wenn sie falsch sind und widerlegt sind, dann akzeptieren sie das auch. Und in keiner Wissenschaft sind so wenig Dogmen vertreten wie in der Psychologie. Sobald jemand irgendeine Studie rausbringt, wird die sofort wiederholt oder dann wird postuliert, es gab noch eine Störvariable und es wird alles sofort zerpflückt. Eben. Es gibt keine so innerhalb des kritischen Wissenschaft wie Psychologie. Und wenn ich zum Beispiel das mit der Korrelation höre, jeder Psychologiestudent lernt im ersten Semester, dass Korrelation keine Kausalität bedeutet. Das wird uns gleich am Anfang verklickert. Ja. Und wenn ich zum Beispiel dieses Beispiel nehme mit den Killerspielen, das wissen wir auch, dass es nicht unbedingt heißen muss, dass jemand, der Killerspiele spielt, Schulmassaker begeht, sondern dass jemand, der die ganze Zeit im Kopf eine Fantasie von einem Schulmassaker hat, vielleicht gerne Killerspiele spielt. Das alles ist viel weniger fix und viel weniger dogmatisch, als Sie es dargestellt haben. Letztendlich ist es doch so, wenn ich mir jetzt irgendwelche Theorien zurechtlege, deren Verfallsdatum schon lange abgelaufen ist, angefangen von Freud bis hin irgendwie zu Skinner und daraus eine bunte Collage basteln, dann kann ich natürlich auch die Psychologie als grundsätzlich falsch darstellen. Allerdings ist es nicht der aktuelle Stand der Wissenschaft. Also man kann natürlich alles sich so schön hinbiegen, wie man es möchte, aber letztendlich bleibt Psychologie eine seriöse, empirische Wissenschaft und die sollte man nicht auf die Art und Weise diskreditieren. Genau, vor allem, das wenn man war nicht vom Fach ist. Ja, das muss ja unbedingt. Man muss ja Psychologe sein, um so einen Unsinn vertreten zu können. wunderschön, es ist eine Rezension in dem Jargon geschrieben worden. Die ist an Nummer 1 des Anhangs dann abgedruckt. Das Passende dazu habe ich gesagt. Wunderschön, als hätte der Kollege gerade selber sie geschrieben. Es rettet es alles nichts. Dass die Psychologie ihre eigene Mangelhaftigkeit auch noch in die Theorie einbaut, ist geradezu ein Motor, den immer falschen Determinationsgedanken auf immer neueren Stufenleitern vorzuschreiben. Wer zu seinem Variablenzusammenhang sagt, nicht kausal, sondern nur Wahrscheinlichkeit, hat den Kausalitätsgedanken ein bisschen Kausalität, nur in anderer Form präsentiert. Das rettet es alles nichts. Die Bezugnahme auf empirisch ersetzt nicht den theoretischen Schwindel, der darin liegt, aus dem gehäuften Aufeinandertreffen zweier Umstände ein Kausalverhältnis zu fingieren. Und da mag die Psychologie an den festgestellten Kausalitäten selber irre werden, aber sie wirft niemals diese theoretische Fiktion aus Zahlenverhältnissen, Kausalitätsbeziehungen oder Wahrscheinlichkeitsbeziehungen zu basteln, wirft sie niemals weg, sondern dieser Fehler ist geradezu der Hebel seiner immer weiteren Fortführung. Und darin ist sie sehr produktiv. Ich habe ja gerade entwickelt, wie sie aus ihrem eigenen Selbstzweifel immer neue, noch unentdeckte Faktorbündel Ursachen sucht. Aber dass es bedingt ist, was zu erklären ist, das steht dogmatisch wie das Amen in der Kirche fest. Und deswegen ist der Dogmatismusvorwurf vollauf berechtigt. Und gerade gegenüber einer Wissenschaft, die meint, mit ihrer Anlehnung an die Naturwissenschaft, die spekulative Psychologie eines Freuds überwunden zu haben. Das ist auf seine Weise genauso spekulativ wie die Triebtheorie vom Freud, die Korrelation und dieses Beweisverfahren. Und dass die Studenten des ersten Semesters das mitkriegen, bezweifle ich nicht. Nur, wenn man sich ernst nehme und sagt, Korrelationen sind keine Kausalität, dann würde man aufhören mit den Experimenten und Korrelationen zu basteln. Dann würde man sagen, das ist ein untaugliches Erkenntnismittel. Für die ist das geradezu der produktive Hebel im methodischen Bewusstsein der Mangelhaftigkeit mit diesem zwangsläufig zum Scheitern verurteilten Beweisverfahren fortzufahren. Und von daher ist der Hinweis darauf, auf dieses Erstsemesterwissen ist objektiv betrachtet ein einziges Selbsttor der Verteidiger der Disziplin. Aber letztendlich leugnen Sie doch, dass jeden Tag tausendfach sich die Erkenntnisse der Psychologie bestätigen, angefangen vom ganz einfachen IQ-Test bis hin zur komplexen Psychotherapie. Nein. Denn ich meine, es ist so, dass den Klienten geholfen wird, nicht nur weil der Therapeut sagt, ich habe ihm geholfen und damit steht das fest, sondern weil der Klient wirklich weiß, dass ihm geholfen wurde und sich wirklich besser fühlt. Letztendlich ist das Ganze nicht bloß irgendwelche erdachten Quatsch, sondern es hat sich bestätigt, es ist wahr. Ja, umso schlimmer. Ich bestreite ja nicht, dass die Psychologie hilft. Nur bei dem, worin sie hilft, wird mir ganz schlecht. Deswegen habe ich auch noch einen Punkt 8 gemacht. Einwand, aber die Psychologie hilft doch den Menschen. Fragt sich nur, wozu? Die Frage sollte man schon mal aufwürfen, wozu sie mit welchen Mitteln hilft. Ich bestreite doch nicht die Hilfe. Aber diese Hilfe ist eine, die bei objektiver Beurteilung eine zu verurteilende falsche ist. Das ist der Witz. Und ausgerechnet doch IQs, die Sortierung der Menschheit in Hierarchie und Paupers begründen und zementieren als einzige Hilfe für das zu selektionierende Menschenmaterial darzustellen, das ist der Gipfel an Zynismus. Sie sind ein respektabler Professor, haben ein gesichertes Einkommen und können über Menschen reden, die in Not sind und einfach die Hilfe brauchen, damit sie überhaupt lebensfähig sind. Das stört mich sehr, muss ich sagen. Dann gucken Sie sich mal diese Hilfe an. Und das Programm einer rationellen Hilfe, das meine ich auch skizziert zu haben. Mit diesem Selbstwertfindungszeug, das ist eine komische Hilfe. Den Menschen getrennt von dem, was er will und kann, nur daran zu bestärken, dass er der Herr seines Glückes Schmied ist und dass all seine Mängel nur daran liegen, dass er das mangelnde Selbstvertrauen hat. Das taugt was. Aber für was für Zwecke es taugt, das will ich jetzt nicht nochmal beleuchten. Bestreite doch nicht die Hilfe. Wozu wird geholfen? Da kann ich jetzt alle Therapien durchmachen, die ich kenne. Von der Verhaltenstherapie, das habe ich noch als Nachtrag gemacht, über den Freud kommt groß im Buch vor und den Rogers. Die rational-emotive Theorie kommt auch noch in Fußnoten vor. Und da bin ich mal gespannt, worin denn die tatsächlich rationelle Therapie liegen soll, die mir anzubieten wissen. Und da habe ich das Vorurteil, das läuft, die kommt im Kanon der wissenschaftlich anerkannten Methoden überhaupt nicht vor. Ja, dann müsste man sich ja tatsächlich mit nichts auseinandersetzen, mit dem Denken und Handeln. Und man müsste ja, wenn die Leute falsch ticken, denen ihre Fehler nachweisen und vor allem den fehlerhaften Umgang mit der Gesellschaft. Und das wird ja voraussetzen, dass man was weiß über die Gesellschaft, von der normalerweise Psychologen weder eine Ahnung haben noch Ahnung haben müssen. Das geht gar nicht. Ja, und deswegen entwerfen Sie doch mal nur schemenhaft ein Bild einer Gesellschaft, wo jedem Individuum gerecht wird. Dann machen Sie es doch mal. Das ist doch viel zu komplex, die Menschheit, als dass Sie eine Gesellschaft entwickeln können, dass jedermann gerecht wird. Geht ja nicht. Dieser Einwand ging wieder an meiner Ausführung vorbei. Ich habe gesagt, die Ticks, die diese Leute in der Gesellschaft entwickeln, von der Drogensucht bis hin zu magersüchtigen jungen Frauen, die nichts mehr essen, das Essen ausspeien oder was auch immer. Die führen zurück auf die Gesellschaft und die Stellung in ihr, aus der man falsche Schlüsse gezogen hat. Und deswegen setzt die Klärung des Problems, was die Leute helfen, mit dem sie sich rumschlagen, voraus. Erstens die Kenntnis des Ticks und zweitens die Basis, aus der die Leute falsche Schlüsse ziehen. Und das haben Psychologen normalerweise gar nicht. Die wären ja Kapitalismuskritiker. Dann würden sie aber mit ihrem Selbstzeug aufhören. Dann würden sie nur noch den Inhalt des Selbst, was die Leute im Kopf haben, zum Gegenstand machen und gegebenenfalls ganz hart kritisieren. Und das ist eine völlig andere Frage. Ich sollte eine Gesellschaft benennen, in der die Psychopathologie als Randphänomen existiert. Habe ich erstens gemacht. Und zweitens ist diese Frage kein tauglicher Einwand gegenüber das, wie geht hierzulande Psychologie und wie kommt in psychologischen Erklärungen und Therapien diese unsere Gesellschaft vor. Das ist ja gerade der Witz. Der Klassencharakter liegt darin, dass überhaupt sie gar nicht vorkommt, sondern immer nur als zu bewältigende Problemlage, zu der Sie sich ja auch so fanatisch bekennen. Genauso denken die das. Gesellschaft ist, dass sie zu bewältigen ist vom Subjekt. Das steht fest. Und das ist eine Hilfe für das Subjekt. Das ist zynisch. Das Zurechtkommen in dieser Gesellschaft als Hilfe zu deklarieren. Rationell wäre mal, den Patienten ein reales Bild von den Mechanismen dieser Gesellschaft, seiner Stellung in ihr und den falschen Schlüssen, die es aus ihr gezogen hat, zu vermitteln. Aber dann würde man in dieser Gesellschaft sein Brot als Psychologe kaum verdienen können. Das machen Freunde von mir, die Psychologen sind, die machen dann was anderes. Und das hilft im Zweifelsfall überhaupt nur. Aber das sollte man nicht, diese Abweichler der Zunft, sollte man nicht der Zunft selber zugute halten. Meine Frage geht ein bisschen weg, oder mein Hinweis. Ich habe so die letzten Jahre mich recht für Adorno und Horkheimer begeistert und bin auch gespannt, was Sie da schreiben. Und habe jetzt auch ein bisschen an mir gezweifelt und versucht, diese Zweifel dann mit dem Lesen vielleicht irgendwie zu begründen oder dass die falsch sind oder so. Aber Ihre Frage vorhin, dass die Arbeiterinnen ja selber wissen oder es jeden Tag selber mitbekommen, dass die gegenwärtige Weise der Vergesellschaftung ihnen nicht besonders nützt. Die Auffassung hatten auch Adorno und Horkheimer Ende der 30er und haben eine Revolution erwartet und waren dann recht gespannt, wieso die Revolution nicht gekommen ist und haben daraufhin versucht, mittels Freud, Psychoanalyse, herauszufinden, was denn da gewesen sein könnte oder so und sind dann auf Familienverhältnisse gekommen, wobei das eben auch wieder Verhältnisse sind. So. Ja, aber da musste ich halt gerade... Ja, das ist, meine ich, vollkommen richtig wiedergegeben worden. Und da meine ich, haben sie völlig wieder tautologisch und völlig verquere Erklärungen gegeben. Die haben mit einer richtigen Ausgangsfrage angefangen, meine ich auch. Und haben jetzt das Bewusstsein der Leute als Folge von des autoritären Charakters in der Familie verortet. Und das Lustige ist, die versuchen das Bewusstsein des faschistischen Mitmachers zu erklären, ohne sich auch nur mit einem Buchstab auf den Inhalt des Denkens der faschistischen Mitmacher zu beziehen. Kommt nicht vor, ist Folge von, Ausdruck von, derselbe Psychofehler. Schnell weg, hat seine Ursache. Das Mitmachen der Leute hat nicht seine Ursache in den Gründen, die sie im Kopf haben, sondern muss begründet sein aus Umständen getrennt von Wille und Bewusstsein. Hier der autoritäre Charakter, der ermittelt wird mit den Kategorien des freudschen Seelenlebens. Und der hat jetzt unbewusst in den Leuten ein Mitmacherbewusstsein erzeugt. So geht's ungefähr. Dass die Familienverhältnisse einen autoritären Charakter erzeugt haben, der dann, also dass es für Leute, die in bestimmten Familienverhältnissen aufgewachsen sind, leichter erträglich ist, selbst wenn die objektiven Gründe, also die rationalen Gründe, wie sie ja gedacht haben, dagegen sprechen als für einen Führer oder so. Ich glaube, die Variante gibt es auch. Ich will nicht ausschließen, dass es beide gibt, die wäre auch wieder verkehrt. Ich habe die eine aufgespießt jetzt, bei Adorno und Horkheimer. Und ich würde vorschlagen, es löst sich auch, wenn Sie irgendwie meinen, da stimmt was nicht dran, es sei ergänzungsbedürftig, mir einfach eine Mail schreiben. Ich streite mich gern mit Leuten, die an der Sache da. Und das führt immer zur Verbesserung der Gedanken noch. Da habe ich ein ganzes Kapitel zugemacht, im Buch Kapitel 3. Und es lohnt, dass man sich da in Ruhe. Nur würden wir da, glaube ich, jetzt ein unendliches Fass ausmachen, wo ich auch vermute, dass wir ein bisschen dann im Dialog über die Köpfe der anderen wegreden würden. Fürchte ich mal. Aber das würde ich vielleicht machen wir ja mal eine Nachfolgeveranstaltung. Ich habe auch ein Teach-In, was ich übernächste Woche in Bonn halte, Psychoanalyse und Frankfurter Psychomarxismus. Vielleicht machen wir das hier auch mal. Ich würde jetzt noch mal eine Frage einwirken. Meine erste Frage war, ja, dass ich eure Biografie ein bisschen... Ich glaube, ich kriege ein Mikrofon. Nochmal, es geht um die Aufnahme. Ja. Auch wenn ich jetzt live... Nochmal. Ja. Hallo. Also, da geht meine Frage jetzt auch wieder hin. Will ich jetzt einfach mal anknüpfen an diese Sache. Adorno, Horkheimer, ich habe diese Schriften nicht gelesen. Aber die beiden Leute haben vielleicht einfach nicht argumentiert mit über bestimmte Hintergründe, weil die so alltäglich gewesen sind, weil die von den Dingen so alltäglich umgeben sind, dass es gar nicht der Rede wert gewesen ist, das näher zu erläutern. Das war jetzt meine Frage nach ihrer Biografie hin, dass sie aus einer... Also es geht um Sie, weil Sie als Person hier vorne sitzen und... Ich bin hier nicht als Person, ich bin doch, als Vertreter, also Sie haben die Auffassung. Und als Person kann man mich in der Kneipe kennenlernen, aber nicht im Rahmen eines wissenschaftlichen Streits. Ja, aber Sie haben dieses Buch geschrieben, ne? Und das ist aber nicht Ausdruck meiner Persönlichkeit. Oder umgekehrt, na, fällt das zusammen, es ist nichts mehr dahinter. Sie haben jetzt 2,5 Stunden erzählt über Ihr Buch und über bestimmte Gedanken. Ich habe mit Leuten zusammengearbeitet, die hätten nach 3 Sekunden gesagt, naja, stimmt, ist so. Soll ich Ihnen jetzt noch erzählen, welche Biersorte ich meine jetzt einfach, darauf zielte meine Frage hinaus, was war einfach Ihr biografischer Hintergrund, was Sie auch so emotional diese Sache so vertreten lässt? So. Das interessiert mich. So, lass mal den Also das sage ich einfach mal, das hat mit Ihrer Biografie zu tun. Gut, dann habe ich das missverstanden. Der Auslöser meiner theoretischen Klärungsbemühungen war, dass ich dauernd beim Umgang, insbesondere mit meinen Studierenden, auf das Psychobewusstsein als Schranke gekommen bin, sich anständig mit den Phänomenen dieser Welt zu beschäftigen. Das war der Auslöser in meiner Biografie. Daraus habe ich den Schluss gezogen, das musst du dir jetzt mal klar machen, was haben die im Kopf, Woran scheiterst du immer und wie kann man dem argumentativ begegnen? Wenn da einer mehr, wenn da einer im Seminar sitzt, anstatt das einzige Bedürfnis zu haben, was im Seminar ordentlich zu Hause ist, das nach Wahrheit, den Maßstab, ob man da glücklich zufrieden ist oder sich einbringen kann. Mit diesen normalen Verrücktheiten des bürgerlichen Individuums hatte ich als Dozent immer zu kämpfen, der irgendwie richtige Einsichten vermitteln wollte. So. Wenn das nichts, was höchst individualbiografisches ist. Verstehbar. Nur als Argument für oder wider die Auffassung, die ich vertrete, ist das völlig uninteressant. Die stimmen oder die stimmen nicht? Nee, ich glaube auch nicht. Also es gibt eine andere Klientel. Nee, ich würde Ihnen nach 3 Sekunden sofort zustimmen und sagen, so. Wir haben es ja vom Recht. Das ist, glaube ich, hier. Nee, das ist ganz, ganz selten. Also, das prüfe ich dann an den Argumenten, das kriege ich dann mit in den Gesprächsbeiträgen. Ich will doch kein Ja-Sager, das ist das Schlimmste. Aber auch nicht in diese Vorträge. Ja, was soll denn damit gesagt sein? Aber die betrifft das natürlich auch. Also ja, kann man nur sagen, leider. Also Leute, müssen wir ein bisschen mehr Werbung noch machen. Diese Leute sind ja auch diese Hooligans. Also diese Hooligans kommen ja nicht in ihre Vorträge. Nee, leider oder nicht. Diese Schulamokläufer, die kommen ja nicht in ihre Vorträge rein. Ja, gegen was spricht das? Ja, weil sie die so explizit angeführt haben als... Ja, dass an denen die Psychologie vorbeiläuft. Also ja, müssen denn Hooligans extra hier sein, damit ich sie erklären kann, oder was? Nee, also ich finde es ja schade, dass die nicht kommen. Ich würde das begrüßen. Ja, weil die Argumentation an denen vorbeiläuft. Die haben die noch nie gehört. Ja, und die identifizieren ja, dann würde ich einfach sagen, wenn sie die richtig gefunden haben, meine Erklärung der Hooligans, ja, also auf mit den neuen Argumenten und Hooligans agitieren. Das bringt mich jetzt gleich auf den Gedanken. Also für die wäre so eine Psychotherapie, so, die sie in Frage stellt oder die mit ihrem Selbst arbeitet, erstmal der erste Schritt, um sie dahin zu bringen, in diesen Vortrag zu kommen, sich das anzuhören und sich dann in Frage zu stellen. Nee, nicht erst eine Streichelzone und dann Argumente, das haut nie hin. Das wissen wir noch gar nicht. Also Sie haben jetzt 2,5 Stunden einen Vortrag gehalten, ich habe jetzt gerade vielleicht 3 Minuten geredet. Ich könnte jetzt meine Sache noch weiter ausführen, aber haut da nicht hin. Wieso haut das nicht hin? So lange Leute zu. Na, ich wollte nur einfach damit sagen, dass der biografische Hintergrund, die Person dessen, die was darstellt, dass das auch Voraussetzung ist für das, was sie darstellt und was sie argumentiert und was sie von sich gibt. Das wollte ich nur sagen. Und deswegen war ich an ihrer Person interessiert und wollte einfach den biografischen Hintergrund ein bisschen wissen. Gott. Und das würde ich wieder zurückweisen, ist für die Beurteilung einer These völlig uninteressant, die Individualität. Dann wird es aber so abstrakt, dass es wieder völlig gegenstandslos wird. Wir reden ja über Menschen. Also Psychologie beschäftigt sich ja mit Menschen. Egal, ob das jetzt wissenschaftlich ist oder nicht. Es beschäftigt sich ja mit Menschen. Und die sind nicht so abstrakt, dass man die nur in eine These zusammenfassen kann. Das wollte ich damit sagen. Ich habe nie den ganzen Abend nichts anderes getan, als das sehr höchst konkrete Verhalten der Menschen und die Lupe zu nehmen und den Anspruch einer Wissenschaft namens bürgerliche Psychologie zu überprüfen, ob sie dieses konkrete Handeln von Ausländerfeindlichkeit bis zur Magersucht erklären kann. Da verstehe ich überhaupt nichts, was es mit der Abstraktion hier soll. Nur den Zusammenhang von... Die Wahrheit einer Auffassung hat ihren Urteilsmaßstab, auch in Momenten der Subjektivität des Äußernden. Das ist falsch. Entweder stimmt es oder es stimmt subjektiv. Nicht. Also es mag bei der Entstehung der Theorie eine Rolle spielen, aber zu beurteilen ist letztendlich nur das Resultat. Und Argumente kennen nur ein Kriterium, das ihrer Wahrheit und der Stimmigkeit. Und nicht der Übereinstimmung mit der Person, die sie artikuliert. Das muss ich also zurückweisen. Deswegen habe ich auch die Fragen. Und insbesondere habe ich natürlich die Fragen, was sind Sie von der Profession? Das heißt ja, wer nicht Psychologie studiert hat, kann kein sachverständiges Urteil über die Wissenschaft fallen. Das ist so. Umgekehrt würde ich sagen, die Distanz vom Gegenstand ist oftmals eine sehr gute Voraussetzung, unbefangen die Sache zu klären. Das macht nämlich, das verhindert nämlich die Blindheit und den Fanatismus, den man als berufsmäßiger Fan seiner Wissenschaft hat, wenn tatsächlich mal von außen einer einen Blick drauf wirft. Fast nur, zwar keine notwendige, aber manchmal eine gute Bedingung. Und von daher kann man, auf so ein Zeug kommt man nur, wenn man kein Argument in der Sache hat, zu sagen, wieso können Sie denn solche Behauptungen aufstellen, Sie sind doch kein Psychologe. Das ist tatsächlich ein geistiges Armutszeugnis, mit so einem Argument aufzutauchen. Und deswegen habe ich das auch in der adäquat meditanten Form zurückgewiesen. Ich würde jetzt gerne noch mal Ihre Metapher von dem Opium aufgreifen. Ja? Also die ist ja nun sehr, wie soll man sagen, hat einen großen heuristischen Wert. Ja. Denn zum Opium gehört der Dealer. Ja? Ja. Ja, da gibt es jemanden, der daran verdient. Ich weiß nicht, ob Sie in Ihren Studien auch mal dazu gekommen sind, den volkswirtschaftlichen Umsatz der Psychoszene. Also soweit ich informiert bin, geht es so um die 20 Milliarden in der Bundesrepublik. Also das wäre vielleicht ein Desideratum für die dritte Auflage. Denn das spielt sicher auch eine Rolle, dass man damit viel Geld verdienen kann. Das ist ein, sagen wir mal, ein Zug, der in dieses Problem mit hineingehört. Eine Frage, die ich nur andeuten will, aber nicht vertiefen, weil sie politisch korrekt nicht so ganz auszudiskutieren ist. Wie krank sind die praktizierenden Therapeuten, ja, auch aufgrund eigener Ernennung? Ja, also da gibt es auch Untersuchungen, wie in den Vereinigten Staaten. Hier sind natürlich alle kerngesund. Also in Amerika soll etwa die Hälfte spinnen. Ja? Mhm. Kein Wunder. Habe ich ja vorhin abgeleitet aus dem Inhalt Ihres Tuns. Wer dieses Zeug tatsächlich glaubt, dass man von keinen Triebkräften beherrscht ist, also dass man den Übergang zum Irrenhaus macht, das liegt einfach drin. Also das würde mich gar nicht wundern. Also und jetzt also eine Frage, die mir sehr am Herzen liegt. Soll ich erst noch die andere, oder damit ich es nicht vergesse, sonst muss ich mir aufschreiben. Kurz, zum Opium gehört nicht. Das Bild ist natürlich ein bisschen schief. Ich würde aber sagen, auch das alte Opium des Volkes hatte keinen Hehler. Das war auch keine Auftragsarbeit. Das hat auch nur, das Bedürfnis nach Religion wird auch bedient als Untertanenbedürfnis. Dass das den Herrschenden äußerst nützlich war. Und jetzt komme ich auf das eigentliche Ding. Dass dieses falsche Bedürfnis nach Psychologie, nach Selbstwert, nach Zurechtkommen in dieser Welt mit diesen Rezepten ein großartiges Geschäft ist, selbstredend. Nur darf man, muss man aufpassen. Der Grund des Psychologietreibens liegt nicht in den Geschäftsinteressen. Geschäftsinteressen benutzen das. So wäre das eine sinnvolle Ergänzung. Wie kommt denn jetzt dieses falsche Bedürfnis und die passende Theorie des Zurechtkommens in der Welt? Wie kommt eine Theorie mit diesem Willensbegriff? Wie wird dieses Zeug jetzt wiederum zum Geschäftsmittel? Das ist eine spannende Frage, die ich gerne eine Ergänzung dann aufnehmen würde. Jetzt wollen Sie noch. Ja, also es gibt meines Erachtens zwei Parallelen zu der, ich kann das jetzt nur etwas gestelzt ausdrücken, zur Parosie des Psychologen in der westlichen Welt. Ja, also die sind ja plötzlich da und stehen mittendrin im Leben. Man kann ihnen gar nicht ausweichen. Ja, und dazu gibt es zwei Parallelen. Das eine ist die Institutionalisierung der Religion durch die konstantinische Schenkung. Und das zweite ist die Institutionalisierung des politischen Individuums durch das Parteiensystem. Und wir haben in der Psychologie, so wie sie heute in der Gesellschaft wirkt, die Institutionalisierung der unmittelbaren menschlichen Begegnung. Und wenn also das tatsächlich dazu kommt, vielleicht durch Ihre Anregungen, dass es eine rationale Psychologie gibt, dann würde ich dieser Strömung sehr wünschen, dass sie die Institutionalisierung vermeidet. Ja, spätestens wenn Sie die ersten 20 gefunden haben, dann steht die Frage einer Vereinsgründung vielleicht an. Und also da halte ich Ihnen die Daumen. Ich glaube, das nehme ich mit auf Ihren Nachhauseweg, oder? So, dann würde ich einfach sagen, mache ich das jetzt ganz autoritativ, ohne mit Kopfnicken mit dem Veranstalter, mich einvernehmen. Wir beenden jetzt einfach diese, würde ich sagen, diesen sehr spannungsreifen, informativen und streitbaren Abend Und die Diskussion, wie gesagt, mit mir geht weiter. Man kann jederzeit in welcher Form, vor allem per Mail mit mir Kontakt aufnehmen, Rezensionen schreiben und im Nachhinein sagen, das sehe ich jetzt überhaupt nicht mehr ein und da haben Sie die moderne Psychologie völlig verkannt und mir fällt doch was ein zur Rettung der Korrelation als Beweismittel oder was weiß ich. Der Streit geht weiter.